In den Jahren von 1932 bis 1935 erlebte das amerikanische Gangstertum seine Blütezeit. Die korrumpierten örtlichen Polizeikräfte vermochten nicht, sich gegen das organisierte Bandentum durchzusetzen. Erst dem FBI gelang es, eine Bande nach der anderen in verlustreichen Kämpfen aufzureiben. Einen Mann jedoch jagte auch das FBI lange Zeit vergeblich. Den Staatsfeind Nummer 1, John Dillinger. Seines Zeichens Bandenchef, Bankräuber, Rauschgifthändler, Erpresser, Zuhälter und vielfacher Mörder. In Kansas glaubte man, ihn endlich gestellt zu haben. Wir haben das Haus umstellt, Dillinger! Geben Sie es auf! Jeder Widerstand ist zwecklos! Werfen Sie Ihre Waffe fort und kommen Sie mit erhobenen Händen heraus! Kommt doch her und holt mich, wenn ihr was von mir wollt! Okay, Dillinger, dann holen wir dich eben! Dillinger und seine Leute hatten das Feuer eröffnet. 4 FBI-Beamte kamen ums Leben. Dillinger selbst konnte entkommen. Wenige Tage später führte er einen neuen verwegenen Schlag, der ihm etliche $1000 einbrachte. Doch er hatte die Männer vom FBI unterschätzt. Melvin Purvis, Chef des FBI in Chicago, hatte ihm den Kampf auf Leben und Tod angesagt. Was Neues über Dillinger, Leutnant? Seit seinem letzten Coup verhält er sich auffallend ruhig, Sir. Ich würde sagen, er hat sich verkrochen und wartet besseres Wetter ab. Kann er lange warten. Sonst noch was? Ja, Sir. Dillinger müssen Flügel gewachsen sein. In 7 Bundesstaaten will man ihn am gleichen Tag gesehen haben. Hier sind die Berichte. Ja, Blödsinn. Wenn Dillinger unterkriecht, dann geht er nicht aufs Land. Farmer sind misstrauisch. Dillinger braucht die Großstadt, um sich sicher zu fühlen. Also New York, Sir? Ja, unwahrscheinlich. Das ist nicht sein Revier. Die Konkurrenz würde ihm zu schaffen machen. Ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, Leutnant, dass er sich hier in Chicago aufhält. Das würde er niemals wagen, Sir. Er weiß ganz genau, dass Sie sich verpflichtet haben, ihn zur Strecke zu bringen. Und gerade deshalb ist er hier. Ein Mann wie Dillinger denkt um die Ecke. Er sagt sich, am sichersten bin ich, wo die Gefahr am größten ist. Na, ich kann ja auch um die Ecke denken. Und wie wollen Sie ihn aufspüren, Sir? Tja, das ist das Problem. Ein Mann wie Dillinger hat Freunde, Komplizen, Helfershelfer. Wenn wir nicht verdammt bald eine Spur von ihm finden, hat er allen Grund, sich ins Fäustchen zu lagen. Funktionieren Ihre V-Männer noch, Leutnant? Einer wurde vorgestern umgelegt, aber die anderen sind bisher in Ordnung. Setzen Sie die Burschen auf Dillinger an. Ich brauche eine Spur. Ja, Sir. Mittlerweile war die amerikanische Presse ungeduldig geworden. Ungeachtet aller bisherigen Erfolge des FBI versteifte sie sich auf John Dillinger und wetterte: Dillinger noch immer auf freiem Fuß. Die Beamten des FBI, die den Kampf gegen Amerikas Staatsfeind Nummer 1, John Dillinger, mit so viel Getöse begonnen haben, stehen offenbar vor einem Rätsel. Nach ihrer Schlappe in Kansas wissen sie nicht, wohin sich Dillinger gewandt hat und wo er sich gegenwärtig aufhält. Alle unsere diesbezüglichen Anfragen wurden ausweichend beantwortet. Im Interesse der Öffentlichkeit fordern wir, dass der Verbrecher endlich zur Strecke gebracht wird, bevor er noch mehr Unheil anrichten kann. Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass John Dillinger im Besitz einer Tarnkappe sein sollte. Natürlich besaß Dillinger keine Tarnkappe. Aber immerhin hatte er es meisterhaft verstanden, sich unsichtbar zu machen. Das mussten auch die V-Leute zur Unterwelt bestätigen. Na, Leutnant, was haben Ihre V-Leute in Erfahrung gebracht? Nichts, Sir. Dillinger ist nirgendwo aufgetaucht. Ich würde sagen, er ist nicht in Chicago. Und ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, Leutnant, dass er in Chicago ist. Überlegen Sie doch, ein Mann wie Dillinger hört nicht einfach auf und setzt sich zur Ruhe. Das widerspricht seiner Veranlagung. Dillinger wartet nur ab. Noch eins kommt hinzu. Wir haben seine Bande mächtig angeschlagen. Wenn er etwas erreichen will, muss er sie neu organisieren. Das aber kann er nur hier in Chicago, wo er der heimliche König ist. Dann hätten meine V-Leute was davon gehört, Sir. Na, nicht unbedingt. Dillinger hat Geld genug, um sich Zeit lassen zu können. Vielleicht wartet er darauf, dass wir müde werden. Vergessen Sie nicht, auch er hat seine Spitzel. Wenn Ihre V-Leute nach ihm gefragt haben, weiß er heute bereits Bescheid. Er sitzt da, lacht sich ins Fäustchen, wartet ab und hält sich bereit. Also los, versuchen Sie es nochmal, Leutnant. Okay, Sir. Ich werde Snyder drauf ansetzen. Den Buchmacher? Ich habe ihn in der Hand. 3 Jahre wären ihm mindestens sicher, wenn ich es wollte. Walt Snyder gehörte selbst mehr oder minder zur Unterwelt. Nun begann er, sich nach John Dillinger umzuhorchen. Er tat das 2 Tage lang. Dann bekam er spät am Abend den Besuch 2 Herren. Wir haben gehört, dass Sie sich nach Dillinger erkundigt haben. Was wollten Sie von ihm? Was ich von ihm wollte? Nichts. Aber Sie haben sich nach ihm erkundigt. Man wird sich doch wohl noch nach einem alten Freund erkundigen können. Ich wollte wissen, wie es ihm geht. Mir nicht. Freundchen, das kaufen wir dir nicht ab. Los, komm mit. Mitkommen? Wohin? Vorwärts, Freundchen, sonst knallst. Wir machen jetzt zusammen eine kleine Fahrt ins Blaue. Das war Dillingers Antwort. In der Sprache der Presse hörte sich das so an. Heute früh wurde aus dem Michigan-Kanal die Leiche eines unbekannten Mannes geborgen. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Haben Sie sich die Leiche angesehen, Leutnant? Ist es Snyder? Er ist es, Sir. Vielmehr, er war es. Sie haben ihn abgeknallt und dann in den Kanal geworfen. Na, sagen Sie immer noch, die Dinger wäre nicht in Chicago? Wenn er hier ist, dann versteht er es jedenfalls, sich zu schützen. Eines Tages erwischen wir ihn doch. Denn eines Tages wird er sein Versteck verlassen. Ein Zufall kam Purvis zur Hilfe. Die Zentrale in Washington übersandte ihm zur Stellungnahme den Antrag einer rumänischen Einwanderin namens Ann Sage auf Verlängerung ihrer Schankkonzession. Purvis besah sich den Antrag und plötzlich wusste er, dass er damit gegen Dillinger eine gefährliche Waffe in der Hand hielt. Er ließ Mrs. Sage zu sich kommen. Setzen Sie sich, Mrs. Sage. Zigarette. Danke, nein. Sie fragen sich bestimmt schon, was das FBI von Ihnen will. Alright, Sie sollen es erfahren. Ihnen gehört hier in Chicago eine, na sagen wir, Pension. Allerdings läuft in wenigen Wochen Ihre Konzession ab, sodass Sie jetzt versucht haben, sie zu erneuern. Die Akte wurde an das FBI in Washington weitergegeben und von dort aus an mich geleitet. Ich begreife nicht, was das FBI damit zu tun hat. Mein Haus ist ein sehr anständiges. Mrs. Sage, versuchen Sie doch nicht mehr was vorzumachen. Ich weiß doch genau Bescheid, was mit Ihrer Pension los ist. Wenn Sie damit auf meine Gäste anspielen, kann ich nur sagen, für meine Gäste kann ich nicht. Ist es nicht so, dass eine jede Pension die Gäste hat, die sie verdient? Wir haben genug von solchen Häusern. Wir sind weiß Gott nicht darauf angewiesen, dass auch noch Ausländer daherkommen und sich in dieser Branche breitmachen. Und Sie sind doch Ausländerin, oder? Ich bin Amerikanerin. Ah, das habe ich nachgeprüft. Sie sind niemals naturalisiert worden, Mrs. Sage. Ich werde Washington vorschlagen, Ihnen die Konzession nicht zu verlängern. Das werden Sie nicht tun. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Oh, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Mrs. Sage. Ich werde dafür sorgen, dass Sie als unerwünschte Ausländerinnen des Landes verwiesen werden. Jetzt werden Sie gemein, Mr. Ich kann Purvis. Ihnen allerdings auch ein Angebot machen, Mrs. Sage. Wie wäre es mit 5.000 amerikanischen Dollar auf den Weg? Damit ließe sich in Ihrer Heimat doch schon was anfangen, oder? 5.000 Dollar? Was verlangen Sie dafür? Schenken werden Sie mir doch bestimmt nichts. Nur eine kleine Gefälligkeit, Mrs. Sage. Sie sollen mir sagen, wo sich Dillinger aufhält. Dillinger? Woher soll ich das wissen? Keine Information? Kein Geld, Mrs. Sage. Abgeschoben werden Sie so oder so. Wenn Sie glauben, er hätte sich bei mir versteckt, dann sind Sie mächtig auf dem Holzweg. Ich weiß, dass er sich nicht bei Ihnen aufhält. Ihr Haus steht seit Wochen unter Beobachtung. Aber immerhin hat selbst Babyface Nelson zu Ihren Logiegästen gehört. Ich wette, Sie wissen verdammt gut Bescheid, wo sich Dillinger verkrochen hat. Wollen Sie, dass Dillinger mich umlegt? Oh nein, wir würden Sie natürlich sicher auf ein Schiff bringen. Das mit den 5.000 Dollar, ist das Ihr Ernst? Die bekommen Sie, sobald Sie uns sagen, wo Dillinger steckt. Alright, ich werde darüber nachdenken. Vielleicht fällt es mir ja noch ein, wo er steckt. Mrs. Sage, denken Sie nicht zu lange nach. Jeder Tag wird Sie 1.000 Dollar kosten. Ich werde Sie anrufen. Nun begann im FBI-Hauptquartier das Warten. Mrs. Sage hatte keinesfalls zugegeben, Dillingers Versteck zu kennen. Sie hatte nur versprochen, darüber nachzudenken. Doch Purvis war zuversichtlich. Er war davon überzeugt, dass sie der Verlockung der 5.000 Dollar nicht widerstehen würde. 6 Uhr, Sir. Und sie hat immer noch nicht angerufen. Vielleicht weiß sie wirklich nichts. Und wenn sie was weiß, hat sie Angst auszupacken. Natürlich hat sie Angst. Wir können nur hoffen, dass ihre Geldgier stärker ist als ihre Angst. Haben Sie sich schon einen Plan zurechtgelegt, Sir? Das hat Zeit. Erst muss ich wissen, wo Dillinger steckt. Wollen Sie ihn eigentlich lebendig oder tot? Kommt darauf an, Leutnant. Ich denke nicht daran, das Leben auch nur eines meiner Männer aufs Spiel zu setzen. Wenn Dillinger Widerstand leistet, wird geschossen. Die Zeit verging. Fast war nun schon auch Purvis davon überzeugt, dass Mrs. Sage nicht anrufen würde. Verdammte Warterei. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte sie eingebuchtet und schmoren lassen. Nehmen Sie mal ab, Leutnant. Hallo? Mr. Purvis, bitte. Ja, sofort. Für Sie, Sir. Sie hat angebissen. Ja, Mrs. Sage. Ich kann Ihnen Dillinger liefern. Aha. Kennen Sie Polly Hamilton? Die Blondine? Ja, sie ist meine Freundin. Und außerdem ist sie bei Dillinger im Moment so etwas wie eine Ehefrau. Sie hat vorhin bei mir angerufen. Ja, und weiter? Dillinger ist es zu langweilig geworden. Er will heute Abend mit Polly und mir ins Kino gehen. Sie sind sehr tüchtig, Mrs. Sage. Augenblick mal an. Schreiben Sie mit, Leutnant. Mrs. Sage? Ich höre. Um welches Kino handelt es sich? Tut mir leid, das eben weiß ich nicht genau. Entweder gehen wir ins Manhattan oder in den Biograph. Also eins von den beiden. Polly hat nur die beiden genannt. Kann ich jetzt das Geld haben? Erst muss ich wissen, ob Ihre Information auch stimmt. Aber das werden wir ja bald herausfinden. Jedenfalls vielen Dank, Mrs. Sage. Leutnant, der Fisch hängt an der Angel. Jetzt kommt es darauf an, dass wir ihn auch an Land bekommen. Purvis traf seine Vorbereitungen. Er wählte die besten seiner Männer aus und verteilte sie unauffällig vor den beiden genannten Filmtheatern. Auch er bezog dort Posten. Manhattan oder Biograph? Das war die Frage. Purvis ließ eine Münze entscheiden. Die Wahl fiel auf den Biograph. Nun allerdings trat etwas ein, was den Plan in letzter Sekunde fast zum Scheitern gebracht hätte. Uniformierte Polizei tauchte auf. Keine Bewegung. Und nun erzählen Sie mal, warum Sie hier herumlungern. Sind Sie wahnsinnig, Mann? Hier, mein Ausweis. Lassen Sie die Pfoten, wo Sie sind, Mister. Ich kann mir Ihren Ausweis selber angeln. FBI? Oh, das konnte ich nicht wissen, Sir. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Was zum Teufel ist los? Der Kinobesitzer hat angerufen, hat Angst um seine Kasse. Und ich dachte, weil Sie und die anderen Männer hier herumstehen... Ich verstehe. Verschwinden Sie jetzt. Jeden Augenblick kann Dillinger hier aufkreuzen. Wenn er Sie hier sieht, dreht er ab. Dillinger? Jawohl, Dillinger. Nun hau sie ab, Mann. Die Uniformierten zogen wieder ab. Das Kino begann sich zu füllen. Der Film lief an. Dillinger war nicht gekommen. Purvis und seine Männer warteten weiter. Endlich kam ein untersetzter Mann von zwei Frauen flankiert die Straße entlang. Purvis kannte die Frauen. Es waren Mrs. Sage und die blonde Polly Hamilton. Wer aber war der Mann in ihrer Mitte? Wer zum Teufel ist denn das? Der Gestalt nach ist das Dillinger. Aber dem Gesicht nach ist es nicht. Sollen wir... Nein, warten Sie doch. Erst müssen wir uns vergewissern, ob wir da nicht den Falschen greifen. Da, jetzt kann man ihn genau sehen. Er ist es und er ist es nicht. Verdammt. Ich werde ihm nachgehen. Vielleicht, wenn ich ihn sprechen höre, dann... Allein? Natürlich allein. Sie bleiben hier am Ausgang. Wie konnte es geschehen, dass diese erfahrenen Beamten des FBI, die alle ohne Ausnahme Dillingers Steckbrief auswendig hersagen konnten, mit einem Mal so unsicher waren? Nun, John Dillinger hatte sich einer kosmetischen Operation unterzogen. Das Gesicht war den Beamten neu. Nur die vierschrötige, muskulöse Gestalt war ihnen vertraut. Der Mann, der das Kino betreten hatte, war ohne Jacke gewesen. Dillinger trug sonst immer eine Jacke. Und darunter seine beiden Pistolen. Wenn der Mann wirklich Dillinger war, wo hatte er dann seine Waffen? Purvis setzte sich im Kino hinter ihn. Als in einer Pause das Licht anging, schwand auch sein letzter Zweifel. Der Mann war Dillinger. Purvis verließ das Kino. Na, ist er, Sir? Er ist es. Hat er Lunte gerochen? Bis jetzt noch nicht. Wir warten, bis er das Kino verlässt. Dann greifen wir ihn. Hat er eine Waffe? Anzunehmen. Ich übernehme es, mich an ihn heranzumachen. Sie, Leutnant, und die anderen halten sich bereit. Eine verdächtige Bewegung von ihm und Sie schießen. Ist das klar? Vollkommen, Sir. Aber passen Sie auf, Sir. Er ist so schnell und so gefährlich wie eine Klapperschlange. Ich habe es einmal erlebt, wie er zog. Das ging ruckzuck. Wenn Sie rasch genug schalten, wird er gar nicht zum Ziehen kommen. Der Leutnant hatte nicht übertrieben. Von allen schnellen Schützen, die Amerika gesehen hatte, war Dillinger einer der schnellsten. Er schoss sofort, wenn er Gefahr witterte. Und er brauchte dazu weniger als eine Sekunde. In dieser einen Sekunde musste er die Gefahr erkennen, die Waffe ziehen, in Anschlag bringen und abdrücken. Purvis war sich darüber im Klaren, dass Dillinger sich niemals freiwillig ergeben würde. Der elektrische Stuhl war ihm sicher. Er hatte nichts zu verlieren, dagegen alles zu gewinnen. Trotzdem, so verlangte es das Gesetz, musste man ihm die Chance einräumen, sich zu ergeben. Das Kino begann sich zu leeren. Dillinger und die beiden Frauen waren unter den Letzten, die herauskamen. Purvis nickte dem Leutnant zu und überquerte die Straße. Dillinger, Sie sind verhaftet. Leisten Sie keinen Widerstand. Purvis hatte Dillinger die Hand auf die Schulter gelegt. Dillinger fuhr herum, erkannte Purvis und griff zur Waffe. Er trug einen kurzläufigen Revolver in der Hosentasche. Dillinger! Dillinger hatte atemberaubend schnell gezogen. Doch bevor er abdrücken konnte, trafen ihn die Schüsse der FBI-Beamten, die Purvis vor dem Kino postiert hatte. Er lebte noch, als man ihn ins Krankenhaus schaffte. Die Ärzte taten ihr Möglichstes, um ihn wieder zum Bewusstsein zu bringen. Purvis hoffte auf sein Geständnis, um nun auch noch seine Hintermänner stellen zu können. Hallo? Wer? Achso, ich habe verstanden. Nein, nicht nötig. Ich werde es ihm ausrichten. Die Länge? Er ist tot, Sir. Eine innere Blutung. Er ist nicht mehr zu sich gekommen. Tja. Alles auf einmal kann man wohl nicht verlangen. Alles gut, Leutnant. Sie können die Akte Dillinger schließen. Einen Tag lang war Purvis der Held Amerikas. Die Presse nannte ihn den amerikanischen Ritter ohne Furcht und Tadel, einen Kreuzfahrer gegen das Verbrechertum, den Schrecken der Unterwelt. Nun, Purvis war ein schlichter Mann, der mit solchen Superlativen nichts anfangen konnte. Aber Männer seiner Art brachten dem amerikanischen Gangstertum die vernichtenden Schläge bei, von denen es sich nie wieder erholen sollte. Der Falster Whisky, der irgendwann im Jahre 1924 begann und am 8. Januar 1934 endete, ist kein gewöhnlicher Kriminalfall. Er kostete unzählige Franzosen ihre Ersparnisse, er ruinierte Banken, Firmen und renommierte Unternehmen und verursachte den Sturz zweier Kabinette. Die Lawine kam ins Rollen, als ein kleiner Versicherungsagent es ablehnte, sich blöffen zu lassen. Lassen Sie mich gleich zur Sache kommen, Herr Kommissar. Ich möchte Anzeige erstatten, im Namen der Firma, die ich vertrete. Und wie lautet das Delikt, Monsieur? Betrug, Herr Kommissar. Machen Sie es nicht so spannend, Monsieur. Sagen Sie mir, wie man Sie betrogen hat und ich werde der Sache nachgehen. Vor allem aber muss ich wissen, gegen wen sich Ihre Anzeige richtet. Gegen den Stavisky-Konzern in Bayonne, Herr Kommissar. Gegen den... Sind Sie verrückt, Monsieur? Meine Firma, Herr Kommissar, ist im Besitz einer Anzahl von Anteilscheinen, Aktienpapieren, die vom Stavisky-Konzern ausgegeben worden sind. Vor einer Woche haben wir versucht, sie einzulösen. Nichts zu machen, Herr Kommissar. So. Ja, die Firmen existieren überhaupt nicht. Was? Na, wenn das kein Betrug ist, dann weiß ich nicht, was Sie unter Betrug verstehen. Wissen Sie überhaupt, in was Sie sich da einlassen, Monsieur? Dieser Alexander Stavisky ist heute einer der mächtigsten Männer im Lande. Er ist der Gott des kleinen Mannes, der vom raschen Reichwerden träumt und der Freund der Minister, die dieses Land regieren. Ja, Herr Kommissar. Monsieur, wenn das, was Sie gegen den Stavisky-Konzern vorbringen, wahr ist, dann wird es einen Skandal geben, wie ihn die Welt noch nicht erlebt hat. Sie lehnen es ab, der Sache nachzugehen? Ich werde eine polizeiliche Ermittlung einleiten, Monsieur. Allerdings muss ich bitten, über Ihren Besuch hier bei uns vorerst völliges Stillschweigen zu bewahren, nicht zuletzt im eigenen Interesse. Wollen Sie damit sagen, ich befände mich in Gefahr? Ich bin davon überzeugt. Es gibt genug Leute, die mehr als einen Mord begehen würden, um gewisse Dinge nicht zur Sprache kommen zu lassen. Wenn Sie bereit sind, dieses Risiko auf sich zu nehmen, dann packen Sie aus. Der kleine Versicherungsagent packte aus. Viel war es nicht, was er wusste, aber dem Kommissar reichte es, um sich ein Bild machen zu können. Dazu kam das, was bereits aktenkundig war. Alexandre Stavisky alias Serge Alexandre alias Doisy de Monti alias Victor Boatel alias Serge Alex. Geboren in Polen. Geburtsdatum ungeklärt. Tag und Jahr der Einwanderung nach Frankreich ungeklärt. 1916 von einem Pariser Gericht wegen Heiratsschwindels mit 6 Monaten Gefängnis bestraft. In der Pariser Unterwelt bekannt geworden als der schöne Sasch, begründete 1924 unter dem Firmentitel Journal Parler die erste französische Rundfunkstation. 1926 wegen des Verdachts betrügerischer Finanzmanipulationen in Untersuchungshaft genommen. Wurde 12 Monate später wieder auf freien Fuß gesetzt, ohne dass es zur Verhandlung gekommen wäre. Der schöne Sasch besaß also schon damals Beziehungen. Beziehungen nach oben, zu Leuten, die mächtig genug waren, das Gericht unter Druck zu setzen. Der Kommissar trug weiter zusammen, was es an Material gab. Rege Geschäftstätigkeit nach seiner Entlassung. Finanzierungsgeschäfte, Firmengründungen. Gast bei verschiedenen amtierenden Ministern. 1927 in Cannes wegen Falschspiels angeklagt. Anzeige wurde zurückgezogen. Fährt einen Hispano Suiza mit vergoldeter Karosserie. Verheiratet, 2 Kinder. Nun also wurde dieser Alexandre Stavisky von einem kleinen Versicherungsagenten des Betruges bezichtigt. Was hatte es mit diesem Stavisky-Konzern in Bayonne auf sich? Nun, was haben Sie herausgefunden in Bayonne, merci? Ich würde sagen, es handelt sich um einen dicken Hund, Herr Kommissar. Ah. Die Anzeige wurde zurechterstattet. Die Firmen existieren nicht. Nicht eine. Hören Sie, Merci, in ganz Frankreich werden diese Anteilscheine gehandelt. Hier geht's um Milliarden. Wir dürfen uns einfach keine Schnitzer leisten. Zünden Sie sich eine Zigarette an, berichten Sie. Wissen Sie, womit Stavisky anfing, Herr Kommissar? Mit einer kleinen, schäbigen Pfandleihe. Aber er wollte mehr. Zuerst bearbeitete er die Provinz und all die Bauern und kleinen Rentner fielen auf seinen Köder herein. Yeah. Er schwatzte den Leuten Wertpapiere auf, die auf von ihm lediglich zum Schein gegründete Firmen ausgestellt waren. Und nahm echte, beständige Wertpapiere dafür in Zahlung. Das ist mir zu hoch, merci. Wenn jemand Wertpapiere kauft und sei er der dümmste Bauer, dann will er doch immerhin Dividende sehen. Ah, Stavisky war schlau. Er zahlte die jährliche Dividende. Und er zahlte immer ein paar Prozent mehr, als echte Wertpapiere abgeworfen hätten. Die Leute, die er betrug, sind der felsenfesten Überzeugung, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Für sie ist dieser Stavisky ein Menschenfreund, der ihnen helfen will. Aber im Grunde hilft er nur sich selbst. Ja, wovon? Ja, für ein paar schäbige Millionen Francs, die er jährlich an Dividenden ausschüttet, heimst er gute Wertpapiere ein, die Milliarden einbringen. Und das nicht mehr in der Provinz, sondern in ganz Frankreich. Ich beginne zu verstehen, merci. Das Geschäft, das er betreibt, ist so lange lukrativ für beide Seiten, bis irgendwer anfängt, sich für seine Scheinfirmen zu interessieren. Und dann wird's für ihn gefährlich und für die anderen ist es der Ruin. Und genau da wird Stavisky vor nichts zurückschrecken, Herr Kommissar. Stavisky, Mann, glauben Sie wirklich noch, er ist der alleinige Drahtzieher? Ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, wenn Stavisky stürzt, so stürzt mit ihm eine ganze Reihe von Leuten, vor denen wir heute noch den Hut ziehen müssen. Von Ihnen droht uns die Gefahr. Wir kennen Sie nicht und Sie werden alles daran setzen, dass wir Sie auch nicht kennenlernen werden. Merci, der Fall bereitet mir Unbehagen. Ganz Frankreich wird Kopf stehen, wenn wir ihn aufrollen. Das waren prophetische Worte. Eine für solide gehaltene Wirtschaftsordnung brach zusammen, als die Lawine endlich rollte. Doch noch war es nicht so weit. Noch brauchte der Kommissar Zeit, um Stavisky's Privatleben nachzuspüren. Es konnte ermittelt werden. Der zu Überwachende lebt im Sommer an der Riviera, im Winter in Paris, wo er mehrere Wohnungen besitzt. Er ist als Spieler bekannt. Spielt grundsätzlich nur mit Jetons im Werte von 100.000 Francs. Zu seinem Umgang gehören Abgeordnete, Minister, Bankiers, Industrielle, Dichter, Journalisten und Theaterdirektoren. Bei Damenbekanntschaften nicht sehr wählerisch, Kontakte zur Unterwelt konnten festgestellt werden. Zur gleichen Zeit, in der diese Ermittlungen angestellt wurden, rotierten für Stavisky die Druckmaschinen der Tageszeitungen, verwandelten sich bankrotte Bühnen in strahlende Operettenaufführungen ihm zu Ehren. Eine Nation lag ihm zu Füßen. Doch der Krieg im Dunkeln hatte bereits begonnen. Eines Abends, als der Kommissar seine Wohnung betrat, Nein, machen Sie kein Licht an, Kommissar. Wie kommen Sie in meine Wohnung? Wer hat Sie eingelassen? Was wollen Sie? Sie werden es erfahren. Aber vorher werde ich Sie festnehmen lassen. Lassen Sie die Finger vom Telefon, Kommissar. Ich kann Sie zwingen, mich anzuhören. Also gut. Wer sind Sie? Das spielt keine Rolle. Ich bin hier, um Ihnen ein Geschäft vorzuschlagen, ein lohnendes Geschäft. Ein Geschäft welcher Art? Hören Sie auf, sich um Stawiski zu kümmern, Kommissar. Eine Drohung mit der Pistole. Sagte ich nicht, es handle sich um ein Geschäft? Wir sind bereit, mit Ihnen zu verhandeln. Nennen Sie uns Ihren Preis und wir werden ihn bezahlen. Sie meinen also, ich wäre zu kaufen? Jeder Mensch ist käuflich. Ein Ehrenmann unterscheidet sich vom Schurken nur dadurch, dass er seinen Gewissen höher einschätzt. Nun, Kommissar, wir sind bereit, Sie als Ehrenmann einzustufen. Und wenn ich mich weigere? Sie werden sich nicht weigern. Ich werde Sie morgen im Laufe des Tages anrufen und mir die Antwort abholen. Überlegen Sie es gut. Sie können reich dabei werden. Doch der Kommissar lehnte es ab, sich bestechen zu lassen. Er fand einen Richter, der unerschrocken genug war, um den Haftbefehl auszustellen. Noch zögerte er aber, von ihm Gebrauch zu machen. Doch die Kunde davon sickerte durch. Ein Haftbefehl gegen Stawiski? Lächerlich, so etwas gibt es nicht. Die Quelle, aus der ich es habe, ist zuverlässig, mein Lieber. Man ist Stawiski auf den Fersen. Angenommen, Sie haben recht. Warum zum Teufel unternehmen Sie da nichts? In Ihrer Position sollte es Ihnen ein leichtes sein, diesen Haftbefehl verschwinden zu lassen. Sie werden das kaum glauben. Dieser Richter ist unbestechlich. Er weigert sich partout, das Geld anzunehmen, das ich ihm bieten ließ. Tatsächlich? Bisher waren unsere Richter doch auch Menschen. Sie müssen etwas unternehmen. Wenn der Mann sich nicht kaufen lässt, dann müssen Sie eben einen anderen Weg finden. Er könnte zum Beispiel verunglücken. So etwas kommt vor. Aber das hält die Sache nicht mehr auf, mein Lieber. Auf einen toten Richter folgt ein zweiter Richter. Ich will ihm mal was sagen. Es ist an der Zeit, aus dem Geschäft auszusteigen. Nicht der Richter muss verunglücken, sondern unser guter Freund Stawiski. Stawiski? Ja. Wenn er erst mal vor Gericht steht, dann packt er aus. Und das, mein Lieber, könnte Ihnen und mir und einigen anderen Herren äußerst unangenehm werden. Ich habe da schon einen Plan. Das war ein Schachzug, den der Kommissar nicht vorhergesehen hatte. Für Stawiski selbst sah er so aus. Stawiski betritt das Tabourin, ein Nachtlokal am Montmartre. Eine junge Dame gesellt sich zu ihm. Gestatten Sie, Monsieur, dass ich mich zu Ihnen setze? Ich bin entzückt. Darf ich Sie einladen? Kellner, Champagner! Sie sind etwas voreilig, Monsieur. Noch habe ich Ihre Einladung nicht angenommen. Und? Lehnen Sie ab? Natürlich nicht. Habe ich Sie nicht schon einmal gesehen? Aber ja, doch, das muss gewesen sein. Warten Sie mal. Geben Sie sich keine Mühe, Monsieur. Wir haben uns wirklich noch nicht gesehen. Sind Sie von der Presse? Ich und von der Presse? Aber nein, ich bin Studentin. Ah, darf ich erfahren, was Sie studieren? Warum nicht? Ich studiere Medizin. An diesem Abend begann Stawiski, ein altes Leiden zu schaffen zu machen. Er krümmte sich vor Schmerzen. Um Himmels Willen, Monsieur, was ist Ihnen? Es wird schon besser. Ich hätte nicht so viel trinken dürfen. Meine Nierensteine rebellieren dann. Nierensteine? Das ist doch hoffentlich nichts Ansteckendes. Stawiski horchte auf. Für ihn stand es nun fest, dass die junge Dame an seinem Tisch alles Mögliche sein konnte, nur keine Medizinstudentin. Trotzdem lud er sie zu einem nächtlichen Besuch in eine seiner Wohnungen ein. Und die junge Dame zögerte keinen Augenblick, ihn zu begleiten. Merci. Wen denn, Kommissar? Sofort. Für Sie, Herr Kommissar. Ja? Ja, am Apparat. Was ist geschehen? Ich habe verstanden. Wir kommen sofort. Eine Frage noch. Wer spricht da? Hallo? Aufgelegt. Sie wissen nicht, wer es war? Keine Ahnung. Los, machen Sie sich fertig, Merci. In der Rue Berthier 2 soll ein Mann erstochen worden sein. Angeblich lebt er noch. Der Mann mit dem Messer im Rücken war Alexandre Stawiski. Im bewusstlosen Zustand wurde er in ein Krankenhaus geschafft. Als er am nächsten Morgen wieder zu sich kam, begann das Verhör. Monsieur Stawiski, Sie müssen doch wissen, wer Ihnen diese Wunde beigebracht hat. Tut mir leid, Herr Kommissar, ich kann mich nicht erinnern. War es ein Mann oder eine Frau? Sagen Sie uns wenigstens das. Ich kann mich nicht erinnern. Wir haben eine Puderdose in dem betreffenden Zimmer gefunden. Können Sie uns erklären, wie sie dorthin gekommen ist? Ich kann mich nicht erinnern. Jemand hat uns angerufen, nur deshalb sind Sie jetzt noch am Leben. Ein Mann war am Apparat. Ach, Haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein kann? Ich weiß es nicht. Ihr Wandsafe ist in dieser Nacht erbrochen worden. Wir fanden daran die Fingerabdrücke eines Mannes. Wissen Sie etwas über diesen Einbruch? Ich weiß gar nichts, Herr Kommissar. Ich bin ein schwer kranker Mann und möchte jetzt endlich meine Ruhe haben. Stawisky wusste sehr wohl, wem er diesen Messerstich verdankte. Denn mittlerweile war es ihm eingefallen, wer diese falsche Medizinstudentin in Wirklichkeit war. Sie war die Freundin eines sehr einflussreichen Mannes, mit dem er vor gar nicht so langer Zeit noch Geschäfte gemacht hatte. Doch die Polizei machte eine andere Entdeckung. Anlage zur Akte Ernest. Ernest, Nachname unbekannt, wurde bei einem Einbruch festgenommen. Ein Vergleich seiner Fingerabdrücke mit denen in der Rue Badier ergab, dass sie identisch sind. Ernest gestand den Einbruch in der Wohnung von Alexandre Stawisky. Er will den Tipp von einem früheren Zimmermädchen bekommen haben. Er sagt aus, dass er Stawisky in seinem Blute liegend vorgefunden hat und aus Furcht eines Mordes bezichtigt zu werden, die Polizei telefonisch benachrichtigte. Er will eine flüchtende Frau gesehen haben. Immerhin nahm der Kommissar diesen Vorfall zum Anlass, um den Stawisky-Konzern in Bayonne platzen zu lassen. Das ging einfacher und rascher, als er gedacht hatte. Doch die Folgen waren bald nicht mehr zu übersehen. Kabinett am Nachmittag zurückgetreten. Namhafter Politiker schwer kompromittiert. Mehr als 10 Zeitungen stellen innerhalb der letzten Wochen ihr Erscheinen ein. Renommiertes Bankhaus schließt seine Pforten. Theater musste schließen. Die Selbstmordwelle im Zusammenhang mit dem Stawisky-Skandal nimmt kein Ende. Kabinett stürzte über den Stawisky-Skandal. Das Chaos nahm unheimliche Formen an. Über Nacht war Frankreichs Wirtschaft lahmgelegt. Louis, du bist schon zurück. Was ist denn passiert? Was passiert ist? Ich bin entlassen. Was? Das ist passiert. Die Firma ist pleite. Deine Firma? Ja, von heute auf morgen. Irgendwie hängt das mit diesem Stawisky-Krach zusammen. Kein Mensch steigt da mehr durch. Ja, aber was wird denn nun werden, Louis? Ich meine, jetzt, wo du ohne Arbeit bist, von irgendwas müssen wir doch leben. Ich weiß es auch nicht. Ich war schon auf der Bank, habe unsere Papiere angeboten. Du weißt schon, diese vom Stawisky-Konzern. Ja, ja, und? Man hat mich ausgelacht. Wertloses Zeug, haben sie gesagt. Unsere Papiere, wertloses Zeug? Aber unser ganzes Geld steckt doch da drin. Das habe ich denen auch gesagt. 20 Jahre, habe ich gesagt, haben wir gespart. Aber sie sagen, es geht nicht nur uns so. Sie sagen, Stawisky war ein Betrüger. Das kann ich nicht glauben, Louis. Stawisky hat es gut gemeint mit den Armen. Ja, du siehst ja, was daraus geworden ist. Da meint man, man hat was für schlechte Zeiten, für einen ruhigen Lebensabend. Und dann, Herrgott, man sollte sich einen Strick nehmen und sich aufhängen. Und Stawisky selbst? Im Krankenhaus war er nicht mehr. Als der Kommissar ihn dort festnehmen wollte, fand er ein leeres Bett vor. Eine Kommission zur Voruntersuchung des Falles Stawisky wurde gegründet. Den Vorsitz übernahm ein Richter namens Pries. Bald schon meldeten die Zeitungen: Richter Pries auf grauenhafte Weise ermordet. Wer sind die wirklichen Drahtzieher? Der Kampf tobte mit aller Erbitterung. Zwei Anwälte, die dem Gericht belastendes Material zum Fall Stawisky vorlegen wollten, wurden entführt und in ein Irrenhaus eingeliefert. Es dauerte Monate, bis sie Gelegenheit fanden, nachzuweisen, dass sie keinesfalls geisteskrank waren. Aber irgendjemand hatte damit Zeit gewonnen, um seine Spuren zu verwischen. Stawisky selbst? Nein, Stawisky befand sich auf der Flucht. Gejagt von der französischen Polizei, gehetzt von seinen eigenen Komplizen. Na endlich, Mercier. Haben Sie seine Spur? Als ob das so einfach wäre. Ich war hinter ihm her in Bordeaux, in Nantes. Und im Rest. Dort hörte die Spur auf. Der Kerl wechselt ständig Namen und Aussehen. Er muss noch immer seine Helfer haben. Bis er in eine Falle geht. Merci, wir müssen diesen Stawisky lebend haben. Tot nützt er uns gar nichts. Alle Häfen und Grenzen sind abgeriegelt. Aus Frankreich kommt er nicht mehr heraus. Lassen Sie alle Hotels, Pensionen, alle Kneipen absuchen, Merci. Wir müssen ihn finden, bevor er von der Konkurrenz gefunden wird. Es ist Ihnen doch klar, dass die Gegenseite alles daran setzen wird, ihn nicht lebend in unsere Hand fallen zu lassen. Über Wochen ging die Jagd. Stawisky war wie vom Erdboden verschluckt. Bis... Ja, am Apparat? Wo? Gut, umstellen Sie das Haus. Ich mache mich sofort auf den Weg. Nehmen Sie Ihren Mantel, Merci. Stawisky ist von einer seiner verflossenen Lieben verpfiffen worden. Er befindet sich im Hotel Atlantic in Marseille. Sein neuer Name? Georges Lupin. Aber als die Polizei im Hotel auftauchte, bedauerte die Direktion, Monsieur Lupin wäre abgereist. Es sah so aus, als wäre Stawisky wieder entwischt. Doch da betrat ein Page das Büro und meldete, der Herr von Zimmer 84 wünschte einen Arzt. Zimmer 84, das war Stawiskys Appartement. Die Beamten stürmten nach oben Und da war Stavisky. Eine Nierenkolik hatte ihn in letzter Sekunde an der Flucht gehindert. Die Schmerzen zogen ihn krumm. Er leistete keinen Widerstand. Apathisch ließ er sich ins Krankenhaus schaffen. Zwei Polizisten wurden vor sein Zimmer gestellt. Alexandre Stavisky, sensationelle Flucht aus Polizeigewahrsam. Trotz scharfer Bewachung geflohen. Wer half Stavisky bei der Flucht? Verdammt, Mercier, wie konnte das geschehen? Ich stehe vor einem Rätsel, Herr Kommissar. Die Fenster des Raumes sind vergittert. Mithin konnte Stavisky nur durch die Tür entkommen. Aber da standen zwei zuverlässige Beamte. Nicht einer will ihn gesehen haben. Da stimmt doch etwas nicht. Lassen Sie die Akten dieser beiden Beamten überprüfen. Schon geschehen, Herr Kommissar. Und? Besser können Personalakten gar nicht aussehen. Ich würde sagen, eine Bestechung scheidet aus. Und ich sage Ihnen, anders kann es gar nicht gewesen sein. Die Umstände dieser Flucht sind bis auf den Tag ungeklärt geblieben. Wie das meiste im Zusammenhang mit dem Stavisky-Skandal ungeklärt blieb. Es gab keine Beweise, keine Zeugen, nichts als einen Verdacht, auf dem allein man keine Anklage aufbauen konnte. Das Kesseltreiben gegen Stavisky wieder aufgenommen. Stavisky eingekreist. Polizeikommissar erklärt, keine Chance für Stavisky. Herr Kommissar, wir haben ihn. Machen Sie keine Witze, Mercier. Wo? Er hat sich in einer leerstehenden Villa in Chamonix verkrochen. Ist er schon festgenommen? Noch nicht. Aber ein paar Minuten wird er sein. Was? Ich denke, man weiß, dass diese Festnahme nur durch mich erfolgen soll. In Chamonix weiß man es offenbar nicht. Als man mich anrief, habe ich selbstverständlich darauf aufmerksam gemacht. Aber in Chamonix bestand man darauf, die Verhaftung selbst vorzunehmen. Bedauerlicherweise waren Sie gerade nicht da. Verdammter Mist. Rufen Sie sofort in Chamonix an. Man soll auf mich warten. Auch das noch. Nehmen Sie ab. Ja? Chamonix, Herr Kommissar. Geben Sie schon her. Ja, ich bin es selbst. Haben Sie ihn erwischt? So. Ja. Ja, ich habe verstanden. Tot. Alexander Stavisky entzog sich seiner Verhaftung, indem er sich eine Kugel durch den Kopf jagte. Die Jagd war zu Ende. Der Mann, der ganz Frankreich in Aufruhr versetzt hatte, war tot. Hatte sich durch seinen Selbstmord der irdischen Gerichtsbarkeit entzogen. Selbstmord? Zwei Tage später berichtete eine Zeitung: Wir sind der Selbstmordversion nachgegangen. Wenn sie stimmt, so muss Alexandre Stavisky ein ungewöhnlicher Mensch gewesen sein. Ungewöhnlich vor allem, was seine körperlichen Proportionen angeht. So müssen seine Arme eine Länge von ungefähr 3 Metern gehabt haben, denn etwa aus dieser Entfernung wurde die Kugel abgefeuert, an der er starb. Wir fragen, wer hat Stavisky wirklich erschossen? War es ein Polizist? Wir fordern Aufklärung. Aber auch diesmal gab es keine Aufklärung. Die Version des Selbstmordes wurde aufrechterhalten. Doch auch mit Stavisky's Tod war der Fall noch nicht abgeschlossen. Ein rumänischer Anwalt meldete sich an. Er versprach dem Gericht, mit wichtigen Dokumenten vor dem Pariser Untersuchungsgericht zu erscheinen. Mit Dokumenten, aus denen die Identität von Stavisky's Komplizen hervorginge. Unterwegs wurde er ermordet. Unbekannte Täter drangen nachts in sein Hotelzimmer ein und erschossen ihn. Seine Mappe mit den Dokumenten verschwand und tauchte nie wieder auf. Auch dieser Mord blieb ungeklärt. Nach und nach kam Frankreich zur Ruhe. Die angeschlagene Wirtschaft erholte sich. Die Akten über den Fall Stavisky wurden geschlossen. Eines Tages verschwanden auch sie. Am Nachmittag des 15. November 1909 setzte sich in Wien der Generalstabshauptmann Richard Mader an seinen Schreibtisch und verfasste folgende Zeilen an seine Braut. Teure Geliebte, du ahnst nicht, wie sehr ich deine Ankunft erwarte. Erst wenn du bei mir bist... Mehr zu schreiben ließ ihm der Tod keine Zeit. Als seine Wirtin das Zimmer betrat, lag er auf dem Teppich. Ein Arzt wurde gerufen, seine Diagnose lautete... Es besteht kein Zweifel, dass es sich hier um einen Todesfall durch Herzschlag handelt. Doch der Obduktionsbefund lautete anders. Hauptmann Richard Mader erlag einer Cyankali-Vergiftung. Also Selbstmord? Immerhin sahen sich Maders Vorgesetzte genötigt, die Kriminalpolizei einzuschalten. Herr Kommissar, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Mader Selbstmord begangen haben soll. Ich sehe kein Motiv. Was wissen Sie über ihn, Herr Major? Ja, Mader war einer unserer besten Leute. Überdurchschnittlich intelligent, hat eine schnelle militärische Karriere gemacht und hätte es sicherlich noch weit gebracht. Und privat? Gesund, lebenslustig, ein famoser Kamerad. Er trank nicht, er spielte nicht, besaß keine Schulden. In ein paar Wochen sollte seine Hochzeit sein, eine glänzende Partie. Auch das spricht gegen einen Selbstmord. Oder können Sie sich vorstellen, dass ein Mann zärtliche Worte an seine Braut schreibt und gleichzeitig Zyankali schluckt? Kaum. Noch eine Frage, Herr Major. Hat der Hauptmann Marder Einblick in militärische Geheimnisse? Spionage? Das wäre nicht von der Hand zu weisen. Naja, als Generalstäbler wusste er natürlich einiges. Aber in diesem Punkt muss ich mich entschieden vorstellen, Herr Kommissar. Hauptmann Marder war ein Ehrenmann. Und wie erklären Sie sich seinen Selbstmord? Na, ich sagte doch, ich sehe kein Motiv. Wenn es kein Selbstmord war, dann war es Mord. Aus irgendeinem Grunde hat man Marder aus dem Wege geräumt. Wer hat den Schlüssel zu seiner Wohnung? Ich habe ihn an mich genommen. Geben Sie ihn mir. Vielleicht finde ich dort einen Anhaltspunkt, der uns weiterhilft. Der Kommissar durchsuchte Marders Wohnung. Viel war es nicht, was er dort fand. Die Durchsuchung bestätigte nur das Bild eines untadeligen und strebsamen Offiziers, in dessen Leben es keinen einzigen dunklen Punkt gab. Nur eines passte nicht zu diesem Bild. Ein kleines Schächtelchen auf dem Schreibtisch. Sehen Sie sich das doch mal an, Herr Major. Seine Medizin? Ein Stärkungsmittel. Hier der hektografierte Begleitbrief. Überschrift diskret. Sehr geehrter Herr, wenn Sie befürchten müssen, dass Ihre Spannkraft dahinschwindet, empfehlen wir Ihnen eine Probekur mit unserem Unübertroffenen und so weiter und so weiter. Absender Charles Francis Wien. Was halten Sie davon? Ich habe keine Erklärung dafür. Die Packung ist jedenfalls leer. Nun, Sie haben doch nichts dagegen, dass ich mich noch einmal mit Hauptmann Mahlers Kameraden unterhalte. Wenn Sie sich etwas davon versprechen, Herr Kommissar, bitte. Der Kommissar verhörte die Offiziere. Ihre Aussagen deckten sich mit der des Majors. Hauptmann Marder war ein vorbildlicher Offizier gewesen und ein guter Kamerad. Sein Lebenswandel war ohne Tadel. Doch auf dem Schreibtisch eines der Offiziere lag etwas, was den Kommissar aufmerksam werden ließ. Na nun, haben Sie das wirklich nötig, das da? Ach, das meinen Sie? Ich wollte es schon fortschmeißen, aber irgendwie blieb es liegen. Nein, nein, ich brauche das nicht. Es kam gestern mit der Post, eine Probepille. Unzerkaut einzunehmen. Absender die Firma Charles Francis Wien. Da Sie ohnehin die Absicht hatten, das Präparat fortzuwerfen, haben Sie wohl nichts dagegen, wenn ich es einstecke. Aber bitte, es steht zu Ihrer Verfügung. Und noch ein weiteres Päckchen dieser Art konnte an diesem Tage sichergestellt werden. Der Kommissar schaffte die Stimulate zum Polizeichemiker und eine Stunde später hielt er den Befund der Analyse in der Hand. Jede Oblate enthält 2 Gramm reines Zyankali. Diese Menge reicht aus, um ein Dutzend Menschen zu töten. Nur dem Umstand, dass die beiden Offiziere das Mittel achtlos beiseite gelegt hatten, verdankten sie ihr Leben. Noch in der gleichen Nacht wurde allen Offizieren des Generalstabs von Kurieren die Warnung überbracht. Lesen und unterschriftlich bestätigen. Ein Massenattentat auf den Generalstab ist geplant. Wer von der Firma Charles Francis ein sogenanntes Stärkungsmittel zugeschickt bekommt, rühre dieses nicht an, sondern verständige sofort seinen Vorgesetzten. Der Verdacht, dass ein Massenanschlag auf den Generalstab geplant war, bestätigte sich am folgenden Tage. 10 junge Angehörige des KUK-Generalstabes hatten mit der Post vergiftete Drogen erhalten. Was können Sie mir über diese Leute sagen, Herr Major? Es handelt sich um unbescholtene junge Offiziere, Herr Kommissar. Hier ist die Liste mit Ihrem Namen. Haben Sie mir sonst noch etwas mitzuteilen? 4 der Offiziere wohnen in der Provinz, 6 dienen hier in Wien. Ja, begreife nicht, nach welchen Gesichtspunkten der Mörder seine Wahl getroffen hat. Es handelt sich keineswegs um die Spitzen des Generalstabs. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ja, das ist Unsinn. Sagen Sie es mir. Nun, alle diese Offiziere gehörten dem gleichen Kriegsschullehrgang wie Hauptmann Marder an, dem von 1905. Alle? Ohne Ausnahme? Alle, ohne Ausnahme. Das kann natürlich ein Zufall sein. Das kann ein Zufall sein. Trotzdem bin ich Ihnen dankbar, dass Sie mir das mitgeteilt haben, Herr Major. Der nächste Schritt des Kommissars war eine Überprüfung der Drogenfirma Charles Francis in Wien. Der Inhaber war ein Engländer. Der Kommissar vernahm ihn selbst. Sie bleiben also dabei, von nichts eine Ahnung zu haben, Herr Francis. Ich schwöre es Ihnen, Herr Kommissar, ich weiß nichts davon. Ich habe dieses Päckchen nicht abgeschickt. Aber hergestellt haben Sie das Zeug. Wir stellen ein Präparat dieser Art her, ja, aber das hat doch nichts mit Zyankali zu tun. Ich möchte mich in Ihrem Betrieb umsehen, Herr Francis. Bitte, bitte. Tun Sie nur, was Sie für richtig halten, Herr Kommissar. Sie werden nichts finden. Desto besser für Sie. Der Kommissar und seine Leute sahen sich im Betrieb um. Sie durchwühlten alle Fächer, aber belastendes Material fanden sie nicht. Am Abend musste der Kommissar eingestehen, dass er eine falsche Spur verfolgt hatte. Charles Francis war unschuldig. Der Mörder hatte sich lediglich seinen Namen ausgeliehen. Aber wer war der Mörder? Sind Sie weitergekommen, Herr Kommissar? Ja und nein, Herr Major. Ich weiß jetzt wenigstens, dass dieser Charles Francis als Täter ausscheidet. Und mehr wissen Sie nicht? Wir haben die Schachteln untersucht, in denen das Zeug verpackt war. Keinerlei Hinweis. Diese Schachteln sind zweifellos fertig gekauft worden. Unsere Schriftsachverständigen haben die Schrift unter die Lupe genommen. Sie ist einwandfrei verstellt. Übrigens haben Sie mir die Aufstellung mitgebracht, um die ich Sie gebeten hatte? Ja, hier ist sie. Ich kann mir einfach nicht denken, dass einer von diesen... Immerhin sind das doch Offiziere. Wir werden ja sehen, Herr Major. Die Liste, um die der Kommissar gebeten hatte, enthielt die Namen aller der Generalstabskandidaten des Kriegsschullehrgangs 1905, die seinerzeit das Examen nicht bestanden hatten. Es waren die Namen von 60 Offizieren, die in fast ebenso viel Garnisonen über das ganze Land verstreut Dienst taten. War einer von ihnen der Mörder? Der Major verwahrte sich gegen eine solche Verdächtigung des Offizierkorps. Der Kommissar beharrte auf seinem Standpunkt. Der Umstand, dass alle Todeskandidaten dem gleichen Lehrgang angehört hatten, ist eine Spur, die man nicht außer Acht lassen darf, Herr Major. Ich habe aufgehört, an einen Zufall zu glauben. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ein K&K-Offizier zu einer solchen Tat... Also, nein, Herr Kommissar, Sie irren sich. Wenn ich mich irre, meinen Glückwunsch, Herr Major. Immerhin findet man, wenn man den Fall Marder aus dieser Sicht betrachtet, wenigstens ein Motiv. Lächerlich. Das sagen Sie, Herr Major. Aber glauben Sie mir, in meinem Beruf lernt man einiges kennen, woran man sonst nie denken würde. Ich behaupte, der Hass und der Neid eines Mannes, der sich zurückgesetzt und übergangen fühlt, ist ein sehr konkretes Motiv. Sie haben die Namen von 60 Offizieren, Herr Kommissar. Und einer von ihnen kann der Mörder sein. Wer weiß. Der Kommissar setzte seine Beamten auf die 60 Offiziere an. Mit aller Vorsicht wurden sie unter die Lupe genommen. Führung, Charakter, Vergangenheit, Lebenswandel. Das Resultat? Nichts. Auf keinen der Offiziere fiel auch nur der Schein eines begründeten Verdachts. Das war die letzte Spur, von der Kommissar sich Erfolg versprochen hatte. Sie verlief im Sande. Die Akten wurden geschlossen. Der Fall Marder blieb vorläufig ungeklärt. Aber plötzlich überstürzten sich die Ereignisse. Einer der Todeskandidaten, Hauptmann Haller, stieß beim Aufräumen seines Quartiers auf eine kleine Schachtel, die in Form, Aussehen und Qualität genau der entsprach, in der man ihm das Gift zugeschickt hatte. Also los, Herr Hauptmann, erzählen Sie, woher haben Sie diese Schachtel? Das ist es ja, Herr Kommissar, ich weiß es nicht mehr genau. Denken Sie nach, Herr Hauptmann. Es könnte sein... Ja? Nein. Nein, der hat bestimmt nichts damit zu tun. Es ist Ihnen also eingefallen? Ja, also, es könnte sein, dass ich diese Schachtel von einem Freund aus Linz bekommen habe. Er ist dort Leutnant bei den Ulanen. Ja, ich glaube, so war's. Er hat mir zum Geburtstag ein kleines Geschenk darin übersandt. So, mehr aus Scherz. Der Kommissar fuhr nach Linz und verhörte den Leutnant. Der wusste anfangs von nichts. Mein lieber Herr Leutnant, die Situation kann für Sie sehr unangenehm werden, wenn Sie sich nicht erinnern. Ich sage doch, ja, ich habe Haller dieses Päckchen geschickt, aber wie zum Teufel soll ich heute noch wissen, woher ich diese Schachtel habe? Führen Sie etwa Buch über Ihr Packmaterial, Herr Kommissar? Ich verschicke auch kein Gift, mein Lieber. Herr, sagen Sie das nicht noch einmal, sonst sehe ich mich genötigt, von Ihnen Satisfaktion zu fordern. Sie werden nichts dergleichen tun, Herr Leutnant. Ich bin hier, weil ich meine Pflicht zu tun habe. Sagen Sie mir, woher Sie diese Schachtel haben. Mehr verlange ich nicht von Ihnen. Also gut. Oberleutnant Hofrichter hat sie mir gegeben. Wie war doch der Name? Oberleutnant Adolf Hofrichter. Der Kommissar horchte auf. Adolf Hofrichter. Der Name stand auf seiner Liste. 3 Tage später verkündeten die Zeitungen: Mordfall Marder geklärt. Oberleutnant Hofrichter in Linz verhaftet. Die Donaumonarchie hatte ihre Sensation. Aber damit war der Fall noch nicht geklärt. Es gab Leute genug, die sich für Hofrichter einsetzten. Ich fürchte, Herr Kommissar, mit dieser Verhaftung sind Sie zu weit gegangen. Ich kenne Hofrichter. Er ist ein untadeliger Offizier. Und trotzdem hat er einen Mord begangen und 12 weitere Morde versucht. Das wäre erst einmal zu beweisen, Herr Kommissar. Dass er seinem Kameraden bei den Ulanen dieses Schächtelchen überließ, ist doch kein Beweis. Was glauben Sie, habe ich in den 3 Tagen vor der Verhaftung gemacht? Ich weiß es nicht, aber alles, was ich weiß, ist, dass Ihre Beweisstücke einfach lächerlich sind. Gut, Sie sollen hören, was ich gegen Hofrichter in Händen habe. Eine Woche vor dem Mord an Hauptmann Mader betrat er hier in Linz ein Papierwarengeschäft und kaufte 20 Pappschächtelchen jener Art, wie sie nachher bei dem Mord Verwendung fanden. Sein dummer Zufall. Am gleichen Tage erstand Oberleutnant Hofrichter in einer Drogerie 20 Oblaten. Auch dafür gibt es Zeugen. Was nichts beweist, Obladen kann jeder kaufen. Unsere Sachverständigen haben Hofrichters Handschrift mit der auf den Todespäckchen verglichen. Dort war die Handschrift verstellt. Ganz recht. Doch auch ein Mensch, der seine Handschrift verstellt, kann nicht alle seine Charakteristika verleugnen. Unsere Sachverständigen bekunden einstimmig, Hofrichters Schrift und die Schrift auf den Päckchen sind identisch. Und das Zyankali? Woher soll er sich das beschafft haben? Das eben wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht, wo er sich das Zyankali beschafft hat. Aber wir wissen, dass es für ihn ein leichtes gewesen ist, an das Gift heranzukommen. Hofrichter ist leidenschaftlicher Fotograf. Er entwickelte und kopierte selbst. Dazu brauchte er Zyankali. Das klingt ja wenig erfreulich, was Sie da gegen Hofrichter zusammengetragen haben, Herr Kommissar. Dazu kommt das Motiv. Hofrichter ist ein ehrgeiziger Mann. Dadurch, dass er seinerzeit die Prüfung nicht bestand, sah er sich in seiner Karriere gehemmt. Folglich versuchte er, dem Glück nachzuhelfen. Er wollte so viele Lücken im Generalstab schaffen, dass man zwangsläufig auf ihn hätte zurückgreifen müssen. Doch Adolf Hofrichter erwies sich als eine harte Nuss. Er widerstand den Verhören, die der Kommissar zusammen mit den Vertretern des Wiener Militärgerichts leitete. Herr Oberleutnant, geben Sie zu, dass Sie diese Pappschachteln gekauft haben? Jawohl. Zu welchem Zweck? Ich wollte meiner Frau einen Nähkasten basteln. Und haben Sie diesen Nähkasten gebastelt? Nein, er ist mir missglückt. Als Sie sahen, dass er Ihnen missglückt war, was haben Sie dann damit getan? Ich habe ihn verbrannt. Wozu kauften Sie sich die Oblaten? Ich brauchte sie für meinen Hund. Er hatte Würmer. Ich habe ein Wurmmittel darin verschlossen. Sehen Sie meiner Wohnung nach. Dort liegt noch mehr von dem Zeug. Wir haben es gefunden. Warum fragen Sie denn noch? Herr Major, muss ich überhaupt antworten? Schließlich ist der Kommissar Zivilist. Sie müssen antworten, Herr Oberleutnant. Was taten Sie in Wien? Ich besuchte meine Schwiegereltern. Fragen Sie sie doch. Wir kennen Ihr Alibi. Haben Sie bei dieser Gelegenheit die Päckchen abgeschickt? Ich habe keine Päckchen abgeschickt. Ist das hier Ihre Handschrift? Das ist nicht meine Handschrift. Woher bezogen Sie Ihr Zyankali? Ich beziehe kein Zyankali. Sie sind Fotograf. Dazu brauchen Sie Zyankali. Ich habe schon lange nicht mehr fotografiert. Folglich brauchte ich auch kein Zyankali. Glauben Sie nicht, dass es an der Zeit ist, Ihr Gewissen durch ein Geständnis zu erleichtern? Ich habe nichts zu gestehen. Adolf Hofrichter blieb dabei, dass er nichts zu gestehen hätte. Sein Wiener Alibi stimmte, die Angabe über die Wurmmittel in den Oblaten stimmte auch, Zyankali wurde bei ihm nicht gefunden. Trotzdem beschloss das Wiener Militärgericht, Anklage gegen ihn zu erheben. Allerdings gab es ihm, dem Ehrenkodex jener Zeit zufolge, als Offizier noch eine Chance. Herr Major? Ich bin hier, um Ihnen den Beschluss des Gerichts zu übermitteln. Sie stehen unter Mordanklage, Hofrichter. Ich habe keinen Mord begangen. Darüber wird das Militärgericht befinden. Ich bin nicht Ihr Richter. Ich stehe hier als Ihr älterer Kamerad. Hofrichter, prüfen Sie Ihr Gewissen. Ich glaube nicht, dass Sie davonkommen werden. Unehrenhafter Ausschluss aus der Armee? Vielleicht die Todesstrafe? Ich habe nichts zu befürchten. Ich werde jetzt gehen, Hofrichter. Auf dem Tisch liegt meine Pistole. In 3 Stunden komme ich zurück und hole sie mir. Ich soll mich erschießen? Ich an Ihrer Stelle würde es tun. Wache! Aufschließen! Die 3 Stunden verstrichen. Als der Major zurückkam, saß Hofrichter rauchend auf seinem Bett. Er hatte die Pistole nicht angerührt. Mittlerweile hatte sich beim Kommissar ein gewisses Fräulein Blacher gemeldet. Es handelt sich um meine Schwester Johanna, Herr Kommissar. Was ist mit Ihrer Schwester? Sie ist tot. Und warum kommen Sie dann zu mir, Fräulein Blacher? Weil ich gelesen habe, dass Sie diesen Fall Hofrichter bearbeiten. Sie müssen wissen, als meine Schwester Johanna noch lebte, war sie mit diesem Kerl befreundet. Ja und? Eines Tages war sie tot. Sie war nie krank gewesen. Noch am Abend hatten wir gescherzt und gelacht. Am anderen Morgen lag sie tot im Bett. Der Hofrichter muss ihr Gift gegeben haben. Man grub die Leiche aus. Die Untersuchung verlief ergebnislos. Die Tänzerin Johanna Blacher war eines natürlichen Todes gestorben. Nun wurden allgemein Zweifel an der Schuld des Angeklagten laut. Aus allen Teilen der Donaumonarchie kamen Vorwürfe, Ratschläge und Denunziationen. Die Presse, die Parteien und Konfessionen nahmen für und wider den Offizier Stellung. Die Untersuchung nahm gigantische Formen an, die Akten wurden zu dicken Bänden. Und Hofrichter? Er blieb bei seiner Behauptung, er sei unschuldig, aber er war müde geworden und krank. Ohnmachten stellten sich ein, Krämpfe, Epilepsie, religiöser Wahn kam hinzu. Hofrichter litt an Lähmungserscheinungen, Pupillenstarre, Schlaflosigkeit. Ein Konzilium von Ärzten untersuchte ihn. Die Diagnose? Der Angeklagte ist geistig und körperlich völlig gesund. Alle Symptome beruhen auf Simulation. Aufgrund einer Anzeige verhaftete man seine Frau. Sie wurde der Mitwisserschaft bezichtigt. Nach 2 Tagen ergab sich die Haltlosigkeit der Anschuldigung. In Istrien erschoss sich ein Oberleutnant, als man ihn zur Zeugenaussage nach Wien beorderte. Auch er gehörte zum Kriegsschullehrgang 1905. Der Fall wurde immer verworrener und rätselhafter. Schon wurden die Stimmen für Hofrichter immer lauter und drängender. Da am 28. April 1910... Hofrichter zusammengebrochen. Adolf Hofrichters Geständnis, ich bin der Mörder. 5 Monate waren seit der Tat vergangen. Endlich hatte der Mörder kapituliert und war zusammengebrochen. Aber schon 4 Tage später hatte es sich Hofrichter anders überlegt. Hofrichter widerruft Geständnis. Der Angeklagte beteuert erneut seine Unschuld. Damit rettete Hofrichter ohne Zweifel seinen Kopf, denn nach der damaligen Militärstrafordnung hob ein Widerruf das Geständnis auf. Wieder hatte man gegen Adolf Hofrichter nur Indizien in der Hand. In geheimer Sitzung, ohne die Anwesenheit des Angeklagten, trat das Kriegsgericht zusammen. Hofrichter schuldig gesprochen. 20 Jahre verschärften Kerkers für Hofrichter. Das war das Urteil. Ungeklärt blieb, wie Hofrichter in den Besitz des Giftes gekommen war. Möglicherweise stammte es aus Heeresbeständen. Hofrichter war 1908 bei den mobil gemachten Gebirgstruppen in Mostar gewesen. Damals hatte man allen Offizieren Zyankali ausgehändigt, damit sie sich einer drohenden Gefangennahme durch den Tod entziehen konnten. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, versuchte Hofrichter, aus dem Kerker heraus an die Front zu kommen. Sein Gesuch wurde abgelehnt. Erst als 1918 die Donaumonarchie auseinanderfiel, öffneten sich ihm nach 9-jähriger Haft die Zuchthaustore. Mit geändertem Namen tauchte er im Dunkeln unter. Vielleicht lebt er heute noch. Er müsste dann ein Greis von etwa 90 Jahren sein. Sein Fall? Er wurde bisher nicht aufgeklärt. Der Fall begann ein Fall zu werden, als bei der Agentur Pinkerton in Philadelphia das Telefon läutete. Der Mann, der den Hörer abnahm, war der Detektiv Geier. Der Vizedirektor einer bekannten Versicherungsgesellschaft meldete sich am Apparat. Machen wir es kurz, Geier. Wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben, so kommen Sie doch gleich mal in die Kellehull Street 316. Da ist was passiert. Ein Mord? Inspektor Johnson, der mich anrief, sagte, es handelte sich um einen Unfall. Sie kennen doch den verrückten Patentanwalt Ben Peitzel. Ja. Er war bei uns versichert. Der mit dem Goldmacher-Tick? Genau der. Er ist vor einer halben Stunde mitsamt seinem Labor in die Luft geflogen. Der Form halber müssen wir die Sache untersuchen. Also wenn Sie Lust haben. Ben Peitzel lag auf dem Fußboden seines verwüsteten Labors. Er war bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Seine rechte Hand umklammerte eine zersplitterte Flasche. Das waren die Tatsachen. Nun, Geier, was halten Sie davon? Eins ist klar, Inspektor. Ben Peitzel ist mausetot. Man hat ihn oft genug gewarnt, dass seine Experimente schiefgehen müssten, aber er konnte es nicht lassen. Ist das überhaupt Peitzel, Inspektor? Ich meine, hat man ihn schon identifiziert? Und seine Frau hat ihn nicht wiedererkannt. Kein Wunder, wenn einer so zugerichtet ist. Aber Mr. Hoy, der Familienanwalt, hat uns versprochen, einen Freund des Toten hierher zu schaffen. Einen Mr. Holmes. Wenn einer in der Lage ist, uns hier weiterzuhelfen, dann nur Holmes. Mr. Holmes traf ein. Hoy hatte ihn in Chicago erreicht. Sein Beruf Geschäftsmann. Man führte ihn ins Labor und zeigte ihm den Toten. Ja, das ist Ben Peitzel. Vielmehr, das war er. Woran erkennen Sie ihn, Mr. Holmes? Das ist sein Anzug. Das beweist noch nichts. Können Sie nichts anderes anführen? Das ist Ben Peitzel, Inspektor. Wenn Sie seinen Hemdkragen öffnen, werden Sie auf der linken Halsseite eine Narbe finden. Die Narbe war da. Nun identifizierte auch Mrs. Peitzel den Toten als ihren Mann. Aktenzeichen BP 701. Befund des Gerichtsarztes. Betrifft Ben Peitzel, männlich, 53 Jahre. Ben Peitzel verunglückte tödlich bei einem chemischen Experiment in seinem Laboratorium. Eine mit Äther gefüllte Flasche explodierte in seiner Hand. Gegen eine Freigabe der Leiche bestehen keine Bedenken. Peitzels Testament wurde gefunden und eröffnet. Holmes wurde darin zum Vormund der Familie ernannt. Das Gericht bestätigte nach Einvernahme der Witwe diese Ernennung. In seiner Eigenschaft als Vormund ließ sich Holmes die $50.000 auszahlen, mit denen Peitzel versichert gewesen war. Damit wäre der Fall erledigt gewesen, hätte es nicht den Detektiv Geier gegeben. Er ließ sich bei dem Vizedirektor der Versicherung melden. Wenn ich Sie recht verstehe, Mr. Geier, so zweifeln Sie daran, dass es sich um einen Unfall handelt. Es war kein Unfall, Sir. Für die Polizei war es einer. Die Akten sind geschlossen. Nur Sie sind noch der Meinung, dass wir die $50.000 nicht hätten auszahlen sollen. Das habe ich nicht gesagt. Sie konnten die Auszahlung nicht verweigern. Der Beweis, dass Mr. Peitzel ermordet wurde, muss erst noch erbracht werden. Ermordet? In dem Labor hat nie eine Explosion stattgefunden. Die Verwüstungen sind künstlich herbeigeführt worden. Um Himmels Willen, wie kommen Sie darauf? Ich habe selbst eine Flasche mit Äther zur Explosion gebracht. Und was geschah? Die Scherben flogen durch den ganzen Raum. Bei der Flasche aber, die Mr. Peitzel den Tod gebracht haben soll, waren alle Scherben nach innen gefallen. Die Flasche ist nicht explodiert, sie ist zerschlagen worden. Und daraus folgern Sie... Dass Mr. Peitzel ermordet worden ist. Wenn Sie Wert darauf legen, Ihre $50.000 wiederzusehen, Sir, so geben Sie mir jetzt den Auftrag, den Fall aufzuklären. Also gut, Geier, versuchen Sie es. Vielleicht stimmt es ja, was Sie da behaupten. Geier versuchte, sich Informationen über den Familienanwalt der Peitzels, Hoey, zu beschaffen. Die Pinkerton-Agentur schickte ihm alles Material zu, das sie über Hoey besaß. Undurchsichtige Erscheinung, blendender Strafverteidiger, verteidigt aber grundsätzlich nur organisierte Bandenmitglieder. Wird vermutlich von einem Syndikat finanziert. Keine Skandale, keine Vorstrafen. Viel war das nicht. Immerhin reichte es aus, um Hoey zu einem möglichen Täter zu stempeln. Doch welches Interesse konnte er an einer Ermordung seines Klienten gehabt haben? Nicht er, sondern der Familienvormund Holmes hatte ja die Versicherungssumme in Empfang genommen. Holmes aber und mit ihm Mrs. Peitzel und ihre 5 Kinder hatte inzwischen Philadelphia verlassen. Geier reiste ihm nach Chicago. Holmes war auch nicht mehr in Chicago. Angeblich hatte er eine Geschäftsreise mit unbekanntem Ziel angetreten. Geier rief die Pinkerton-Zentrale an und verlangte Unterlagen über Holmes. Holmes entstammt einer guten Familie, hat Universitätsbildung, Kaufmann, mehrere Vorstrafen wegen Falschbuchungen und Unterschlagungen, lernte Peitzel im Gefängnis kennen, verbüßte bis vor kurzem 4 Jahre wegen Bigamie im Gefängnis von St. Louis. Geier fuhr nach St. Louis und verlangte Holmes Zellennachbar zu sprechen, den Eisenbahnräuber Marion Hedspeth. Na, Hedspeth, Sie sind natürlich gespannt, was ich von Ihnen will. Ich will es Ihnen sagen. Ich brauche ein paar Auskünfte über Holmes. Da sind Sie bei mir bei der falschen Adresse, Mister. Ich verpfeife keinen. Oh, wir hatten was von Verpfeifen gesagt. Zigarette? Ja, danke. Was war denn dieser Holmes für ein Mann? Das können Sie mir doch sagen. Was der war? Ein lackierter Affe war das, sonst nix. Quatschte immer nur vom Geld daher. Und das 4 Jahre lang. Mir stand das schon bis da. Oh, aus seinen Geldsorgen ist unser Freund Holmes raus. Wieso denn das? Ein Freund von ihm hat einen kleinen Unfall gehabt. Die Familie bekam $50.000 von der Versicherung. Holmes ist der Vormund. Tja, ich würde sagen, Freund Holmes hat sein Schäfchen im Trocknen. Also doch. Da hat mir dieses Schwein doch glatt meine Idee geklaut. Und bestimmt hat er dieses Ding mit meinem Freund Hoey gedreht. Aber das wird er mir büßen, wenn ich hier erstmal raus bin. Es war meine Idee. Die Idee war alles andere als neu. Es war die Idee eines einigermaßen perfekten Versicherungsbetruges. Hetzbeths Version dieser Idee lautete, nach seiner Entlassung sollte er oder Holmes sich versichern lassen. Dann sollte eine Leiche beschafft und unkenntlich gemacht werden. Mittels dieser Leiche könnte man dann die Versicherungssumme kassieren und mit etlichen zigtausend Dollar in der Tasche untertauchen. Eisenbahnräuber Hetzpeth beendete seinen für Holmes belastenden Bericht mit den Worten: Glauben Sie bloß nicht, dass Peitzel tot ist, Mister. Das ist doch ein alter Freund von Holmes. Ich gehe jede Wette mit Ihnen ein. Peitzel sitzt jetzt irgendwo zusammen mit Holmes und Horry und reibt sich die Hände. Na, Hetzpeth, wenn Sie sich da mal nicht irren. Immerhin war die Aussage von Hetzpeth für Holmes belastend genug, um daraufhin gegen den Geschäftsmann einen Haftbefehl zu erwirken. Als Holmes nach Chicago zurückkehrte, nahm Geier ihn fest. Holmes war wütend, aber nicht bestürzt. Hetzpeth ist ein armer Spinner. Immerhin hat er Sie belastet, Mr. Holmes. Und Sie glauben ihm? Natürlich kannte ich seine Idee. Er hat sie mir oft genug auseinandergesetzt. Ich konnte ihm schließlich nicht das Maul stopfen. Aber halten Sie mich wirklich für so dumm, dass ich so ein lächerliches Verbrechen begehe? Meines Wissens ist damit noch keiner durchgekommen. Ich habe nicht gesagt, dass Sie es so durchgeführt haben, wie Hetzpeth es gewollt hat. Ich habe überhaupt nichts durchgeführt. Lassen Sie sich das vom Richter bestätigen, Mr. Holmes. Meine Aufgabe war es, Sie festzunehmen. Ich habe Anwälte. Sie werden mich freibekommen. Ohne ausreichende Beweise keine Inhaftierung. Ich werde mich um die Beweise kümmern. Ach, übrigens, was ich Sie noch fragen wollte, wo hält sich Peitzels Familie eigentlich auf? Wo die sich aufhält? Wenn Sie die wieder unter ein Dach bringen wollen, haben Sie viel vorgenommen. Mrs. Peitzel und zwei der Kinder sind in Burlington. Ich habe ein Haus für sie gemietet. Na, und Alice, Howard und die Kleine werden in Kentucky bei einer Witwe erzogen. So, noch eins, Mr. Holmes. Wie viel haben Sie Mr. Howey für seinen juristischen Beistand in der Versicherungsangelegenheit bezahlt? $12,500. Aber was geht das Sie an? $12,500. Ein bisschen viel, finden Sie nicht? Geier fuhr nach Philadelphia und ließ sich beim Vizepräsidenten der Versicherung melden. Nun, Mr. Geier, haben Sie aus Holmes schon etwas herausgebracht? Genug, um weiterzuforschen, Sir. Heute wollte ich Sie nur um einen Gefallen bitten. Na und? Es betrifft die Leiche von Ben Peitzel. Stellen Sie den Antrag auf Exhumierung und lassen Sie sie noch einmal untersuchen. Schon geschehen. Und was hat man als Todesursache festgestellt? Da, lesen Sie selbst. Gutachten des untersuchenden Arztes. Obduktionsbefund. Es besteht kein Zweifel daran, dass Mr. Peitzels plötzlicher Tod durch Einatmen einer latenten Dosis von CHCl3, Chloroform, herbeigeführt wurde. Der Obduktionsbefund bestärkte Geiers Verdacht, dass hier ein raffiniertes Verbrechen vorlag. Aber ein endgültiger Beweis war er nicht. Immerhin bestand die Möglichkeit, dass auch diese Todesursache nur die Folge von Ben Peitzels unvorsichtigem Experimentieren war. Auch Holmes' Anwälte an ihrer Spitze Hoey behaupteten das und drängten auf Holmes' Freilassung. Geier war genötigt, schnell zu handeln und neues, triftiges Beweismaterial herbeizuschaffen, sollte ihm Holmes nicht durch die Finger gehen. Er reiste nach Chicago. Könnte ich Mr. Holmes sprechen? Bedauere sehr, aber Mr. Holmes ist verreist. Verreist? Oh, das ist aber dumm. Mir wurde dieses Haus von einer Agentur empfohlen. Ich würde es gerne mieten. So? Davon weiß ich nichts. Ich nehme an, Sie sind der Hausmeister. Ja, Sir. Mr. Holmes hat die Agentur selbst angerufen. Wenn Sie gestatten, sehe ich mir die Räume mal an, ja? Ja, bitte sehr. Der Bluff erreichte seinen Zweck. Der Hausmeister ließ Geier ein. Geier sah sich sehr gründlich in den Räumen um. So entging es ihm nicht, dass sich im Badezimmer das Linoleum hochheben ließ. Darunter befand sich eine Falltür. Eine schmale Treppe führte hinab in ein Kellergelass. Hier stieß Geier auf ein perfekt eingerichtetes chemisches Laboratorium. Es gab da einen Apparat zur Herstellung von Giftgas und außerdem ein vollständiges chirurgisches Besteck für anatomische Untersuchungen. Nun, Holmes hatte ein paar Semester Medizin studiert. Das mochte sein Interesse an diesen Dingen erklären. Aber warum hielt er sein Labor geheim? Geier beschloss nunmehr, Mrs. Peitzel aufzusuchen. Mrs. Peitzel, wissen Sie eigentlich, wie es zu der Freundschaft zwischen Ihrem verstorbenen Gatten und Mr. Holmes gekommen ist? Nein, er hat nie darüber gesprochen. Können Sie mir vielleicht etwas über Mr. Holmes sagen? Ich meine, was ist das für ein Mensch? Was er für ein Mensch ist? Nun, ich würde sagen, er hat sich uns nach diesem schweren Schlag als ein wahrhaft väterlicher Freund gezeigt. Er verwaltet doch Ihr Vermögen, Mrs. Peitzel. So hat es mein Mann gewollt. Und ich bin Mr. Holmes dafür dankbar. Sehen Sie, ich verstehe nicht viel von diesen geschäftlichen Dingen. Ohne Mr. Holmes wäre ich einfach verloren. Noch eine Frage, bevor ich gehe, Mrs. Peitzel. Wie geht es Ihren Kindern? Gut geht es Ihnen. Warum fragen Sie? Schreiben Sie fleißig? Nun, das gerade nicht. Sie sind etwas schreibfaul, mein Mann war das auch. Aber Mr. Holmes überbringt mir immer Ihre Grüße. Er besucht Sie ziemlich oft. Er nimmt sein Amt als Vormund sehr ernst, müssen Sie wissen. So, so, Mr. Holmes überbringt Ihnen also Ihre Grüße. Nun, ich komme ziemlich viel im Land herum, Mrs. Peitzel. Warum soll ich nicht auch einmal den Boten spielen? Wenn Sie vielleicht so freundlich wären, mir die Adressen zu geben? Die erste Adresse ist ein kleines Hotel in Indianapolis. Geier konnte feststellen, dass die Kinder dort 10 Tage lang gewohnt hatten. Begleitet waren sie von einem Mr. Canning. Geier zeigte eine Fotografie von Holmes vor. Der Hotelportier bestätigte ihm seinen Verdacht. Mr. Canning war der Mann auf dem Bild. Geier nahm sich die zweite Adresse vor. Ein Haus in Detroit. Holmes hatte es gemietet. Das Haus war leer. Im Keller war eine Grube ausgehoben. Geier untersuchte die Grube. Aber er fand nichts. Nun blieben ihm noch 2 Adressen. Eine in Toronto, Kanada, die andere in Cincinnati. Geier fuhr zunächst nach Toronto. Hier hatte ein Mr. Canning in der Vincent Street das Haus mit der Nummer 16 gemietet. Auch dieses Haus war leer. Geier befragte die Nachbarn. Sie wussten nicht viel über Canning. Nur selten hatte er sich gezeigt. Dann aber stieß Geier auf einen Mann, der eine Kleinigkeit mehr wusste. Den Mieter von Nummer 16, meinen Sie? Möglich, dass er Canning hieß. Haben Sie ihn gesprochen? Ach, der war doch nie zu sprechen. Aber warten Sie. Doch, er war mal hier. 2-mal sogar, um ganz genau zu sein. Was hat er von Ihnen gewollt? Von mir nichts. Ich war weg zur Arbeit. Meine Frau war nur da. Wäre es möglich, dass ich mich mal mit Ihrer Frau unterhalte? Geht nicht, Sir. Sie ist für 2 Tage zu ihrer Mutter aufs Land. Aber ich kann Ihnen auch sagen, was der von Nummer 16 gewollt hat. Es war nichts Besonderes. Er kam her, sagte, er wolle was im Garten umgraben und ließ sich einen Spaten. Das war alles. Sagten Sie nicht, er wäre 2-mal hier gewesen? Ganz recht, Sir. Beim 2. Mal brachte er den Spaten zurück. Interessant. Ein Spaten also hat er sich ausgeliehen. Geier untersuchte den Garten, Meter für Meter, Zoll um Zoll. Er fand die Stelle, an der Canning alias Holmes gegraben hatte. Nun lieh er sich selbst den Spaten aus. Anfangs war es nur zerbrochenes Kinderspielzeug, das zum Vorschein kam. Geier grub weiter. Dann rief er Inspektor Johnson in Philadelphia an. Was ich fragen wollte, Inspektor, was ist mit Holmes? Wird morgen auf freien Fuß gesetzt. Seine Anwälte haben es erreicht. Das Beweismaterial reicht einfach nicht aus. Verhindern Sie das, Inspektor. Holmes muss unbedingt in Haft bleiben. Völlig ausgeschlossen, Geier. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich neues Beweismaterial habe? Ja, dann liegt der Fall natürlich anders. Aber können Sie beweisen, dass Holmes Ben Peitzel ermordet hat? Nein, noch nicht. Ja, was zum Teufel reden Sie dann von neuen Beweisen? Ich kann was anderes beweisen, Inspektor. Los, schreiben Sie mit. Geier erwischte gerade noch den nächsten Zug nach Cincinnati. Hier wusste man nichts von einem Mr. Canning. Auch den Namen Holmes hatte man hier noch nicht gehört. Geier versuchte es nun anders. Er fragte herum, wo und wann in der letzten Zeit einzelstehende Häuser vermietet worden wären. So bekam er heraus, dass ein Mr. Hayes, der in Begleitung eines kleinen Jungen gekommen war, sich am Stadtrand eingemietet hatte. Er suchte das Haus auf und fand es, wie er erwartet hatte, leer. Das Haus war verschlossen. Einen Hausmeister gab es nicht. Geier riskierte einen kleinen Einbruch. Besonders aufmerksam untersuchte er den Keller. Dort fand er das letzte Glied der Beweiskette, mit der er Holmes zur Strecke bringen wollte. Mit diesem Beweismaterial in der Hand kehrte er nach 1 Monat nach Philadelphia zurück und suchte Holmes im Untersuchungsgefängnis auf. Sieh da, der große Schnüffler kehrt von seiner Odyssee zurück. Warten Sie nur, Holmes. Kommen Sie endlich zur Sache, Mr. Geier. Ich will hier raus. Ihnen verdanke ich es, dass ich hier sitze. Aber es gibt keine gesetzliche Handhabe, mich hier festzuhalten. Der Antrag Ihrer Anwälte auf Freilassung ist vom Gericht zurückgewiesen worden, Mr. Holmes. Sie haben einen neuen Antrag eingereicht. Habeas Corpus Akte. Verstehen Sie? Ja, dann. Aber ein paar Fragen müssen Sie mir noch beantworten. Zum Beispiel möchte ich gerne wissen, was es mit Ihrem Laboratorium in Chicago auf sich hat. Sie haben es also gefunden? Wozu diese Geheimniskrämerei, Holmes? Chemische Experimente sind mein Hobby. Das habe ich mit dem guten Ben Peitzel gemeinsam. Nun, welcher Forscher lässt sich gerne die Karten sehen? Nein, Mr. Geier, daraus lässt sich kein Strick für mich drehen. Ja, das war's im Wesentlichen, was ich von Ihnen wissen wollte, Mr. Holmes. Und jetzt sorgen Sie endlich dafür, dass ich hier rauskomme. Ach, noch eins, Mr. Holmes. Ich hätte jetzt wirklich gerne von Ihnen erfahren, wo sich die Kinder aufhalten. Wenn's weiter nichts ist. Ich habe Sie in Begleitung meiner Mitarbeiterin nach England geschickt. Ins Internat. Als Ihr Vormund habe ich schließlich für eine anständige Erziehung zu sorgen. Und Sie irren sich nicht? Die Kinder sind in England. Und nun hauen Sie ab. Soll ich Ihnen sagen, wo diese Mitarbeiterin wirklich ist? Ich habe sie gefunden. Tot. In einer Grube, die Sie im Garten Ihres Hauses in Toronto gegraben haben. Außerdem fand ich da die Leichen von Alice und Nellie Peitzel. Das ist nicht wahr. Damit habe ich nichts zu schaffen. Meine Anwälte werden beweisen, dass ich damit nichts zu tun habe. Und ich werde behaupten, dass Sie sehr viel damit zu tun haben, Mr. Holmes. Alias Canning. Oder soll ich Sie Hayes nennen? Ich kenne keinen Hayes. Ich bin in Cincinnati gewesen. Ich habe das Haus untersucht, das Sie dort gemietet hatten. Und ich habe den kleinen Howard Peitzel gefunden. Und damit dürfte es jedem Gericht klar werden, dass Ben Peitzel nicht durch einen Unfall ums Leben kam. Sie haben erst ihn ermordet und einen Unfall vorgetäuscht. Und dann haben sie seine Kinder ermordet. Und, weil es sich so ergab, auch ihre Sekretärin Minnie Williams. Mr. Holmes, der elektrische Stuhl ist Ihnen sicher. Geyers beharrliche Detektivarbeit hatte den Fall geklärt. Das letzte Wort lag nun bei den Geschworenen. Doch Holmes fand einen Weg, die Verhandlung hinauszuschieben. Er erklärte: Es ist wahr, dass ich diese Morde begangen habe. Aber ich habe nicht aus Gewinnsucht gehandelt. Der Drang, Menschen zu töten, ist bei mir ein krankhafter Trieb. Ich kann Ihnen noch ein paar Dutzend andere Namen nennen. Holmes übergab Geyer eine Liste mit 30 Namen. Namen von Menschen, von denen er vorgab, sie ermordet zu haben. Der Prozess musste vertagt werden. Wochen und Monate vergingen, dann konnten Geyer und Inspektor Johnson Holmes auf den Kopf zusagen, dass er diesmal gelogen hatte. Doch die Zeitungen hatten ihre Sensation. Der Erzfeind des Jahrhunderts endlich vor Gericht. Verteidiger beantragt ärztliche Untersuchung. Prozess gegen Massenmörder Holmes wieder aufgenommen. Todesstrafe beantragt. Holmes verurteilt. Der elektrische Stuhl wartet. Das Beweismaterial, das Geyer zusammengetragen hatte, war erdrückend. Holmes, den die Zeitungen zum Erzfeind des Jahrhunderts erklärt hatten, musste seinen letzten Gang antreten. Mit seiner List war es ihm nicht gelungen, seinen Kopf zu retten. Doch etwas hatte er mit dieser Verzögerung erreicht. Er hatte die Zeit genutzt, um seine Memoiren zu schreiben und sie an eine große amerikanische Zeitung zu verkaufen. Wer kann sie noch zählen, die Filme, in deren Titel der Name Dr. Krippen auftaucht? Dr. Krippen, das ist gewissermaßen eine Markenbezeichnung für mit Intelligenz gepaarte menschliche Schlechtigkeit. Dr. Krippen, das ist auch im Film jedenfalls, der dämonische Medizinmann des Bösen. Wie aber war der Fall Dr. Krippen wirklich? Oh ja, es hat ihn gegeben, im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. Und er trug viel dazu bei, dass Scotland Yard ein internationaler Begriff wurde. Alles begann damit, dass bei Scotland Yard ein Mann auftauchte und den Chefinspektor Tue zu sprechen verlangte. Mein Name ist Richardson. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen, Inspektor. Setzen Sie sich doch, Mr. Richardson. Danke. Was kann ich für Sie tun? Ich nehme an, Sie kennen Dr. Krippen. Den Arzt? Wer kennt ihn nicht? Er ist immerhin ein berühmter Mann. Was ist mit ihm? Ihn selbst kenne ich nur flüchtig. Desto besser aber kannte ich Mrs. Krippen, geborene Elmore. Wir sind zusammen aufgewachsen und unsere Freundschaft hat nie aufgehört. Nun, ich war jetzt ein Jahr in Indien. Vor ein paar Tagen kehrte ich nach London zurück und wollte Belle, Dr. Krippens Frau, aufsuchen. Zu meiner Bestürzung musste ich von ihrem Gatten erfahren, dass sie anlässlich einer Amerikareise in Kalifornien an einer Lungenentzündung gestorben wäre. Sie sagen mir nichts Neues, Mr. Richardson. Das Ehepaar Krippen hat sich im Februar tatsächlich in den Vereinigten Staaten aufgehalten. Und Mrs. Krippen ist dort auch gestorben. Ja, ja, kein Zweifel, gestorben ist sie, davon bin ich überzeugt. Nur glaube ich nicht, dass eine Lungenentzündung die Ursache ihres plötzlichen Ablebens war. Wie kommen Sie darauf? Weil Dr. Krippen nicht gezögert hat, sich eine Geliebte zuzulegen. Eine Miss Leneve. Miss Leneve ist Dr. Krippens Haushälterin, Sir. Nicht aber seine Geliebte. Sie hatte die Stellung schon inne, als Mrs. Krippen noch am Leben war. Ja, ich weiß, Inspektor. Aber Miss Leneve hat aufgehört, die Haushälterin zu spielen. Sie ist jetzt die große Dame. Sie trägt die Pelze und den Schmuck, der früher einmal Mrs. Krippen gehört hat. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Mr. Richardson? Drücken Sie sich nach Möglichkeit etwas klarer aus, ja? Gerne, Inspektor. Ich glaube, dass der plötzliche Tod von Mrs. Krippen eine polizeiliche Untersuchung wert ist. Chefinspektor Tew begab sich zu seinem Vorgesetzten, dem Leiter der Abteilung CID, und setzte ihn von dem, was er gehört hatte, in Kenntnis. Konnte dieser Mr. Richardson wenigstens einen handfesten Beweis für seinen Verdacht vorbringen, Tew? Nein, Sir, das konnte er nicht. Aber bevor ich zu Ihnen kam, Sir, habe ich das Standesamt beauftragt, den amtlichen Totenschein für Mrs. Krippen anzufordern. Und? Dr. Krippen hat bedauert, Sir. Er behauptet, der Schein wäre ihm auf der Rückreise abhanden gekommen. Das besagt noch nicht, dass dieser Mr. Richardson recht hat, Inspektor. Natürlich, Sir. Aber es gibt uns eine Handhabe, Dr. Krippen auf den Zahn zu fühlen. Er kann uns eine Menge Unannehmlichkeiten machen. Er hat einflussreiche Freunde. Na ja, schön. Nehmen Sie ihn einmal ins Gebet, aber auf die freundliche Tour. Ja, dann werde ich ihm am besten einen Besuch abstatten, Sir. Tew musste vorsichtig vorgehen. Es gab gegen Dr. Krippen keine Beweise, nur einen Verdacht. Und selbst dieser war vage genug. Dr. Krippen bewohnte eine große Villa in Hilltrop Crescent. Dorthin begab sich der Chefinspektor. Sie kommen von Scotland Yard? Ja. Und was verschafft mir diese Ehre? Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke, danke. Bitte hierhin. Danke sehr. Ja, ich muss Sie um die Beantwortung von ein paar Fragen bitten, Dr. Krippen. Es handelt sich um Ihre verstorbene Frau. Das Standesamt teilte mir mit, dass Sie nicht in der Lage sind, den Totenschein beizubringen. Er kam mir abhanden. Oh, das ist aber sehr bedauerlich, Sir. Denn nun muss ich Sie mit meinen Fragen belästigen. Eine reine Formsache natürlich, aber was sein muss, muss ja sein. Nun, wenn es weiter nichts ist, Inspektor, die Antworten können Sie haben. Bale und ich unternahmen eine Reise durch die Vereinigten Staaten. In Kalifornien erkältete sich Bale beim Schwimmen und starb 3 Tage später an einer Lungenentzündung. Ja, ja, das ist uns alles bekannt, Sir. Ich würde mir jetzt gern die Einzelheiten notieren. Wo in Kalifornien? Das Hotel, in dem Sie gelebt haben, der Arzt, der den Tod Ihrer Gattin bescheinigt hat und so weiter und so weiter. Wir werden Ihre Angaben nachprüfen, aber auch das ist ja nur eine reine Formsache und wird für Sie in keiner Weise eine Belästigung bedeuten. Sie glauben mir nicht, Inspektor. Der Vorschrift muss Genüge getan werden, Sir. Ich habe sie mir nicht ausgedacht. Sparen Sie sich die Mühe. Ich sehe, ich muss die Wahrheit sagen, Inspektor. Wir sind nie in Kalifornien gewesen. Und meine Frau ist nicht tot. Ach, das ist allerdings eine Überraschung, Doktor. Erklären Sie mir bitte das. Die Erklärung liegt auf der Hand, Inspektor. Meine Frau hat mich verlassen. Unsere Ehe war von Anfang an nicht die beste. Bill ist eine oberflächliche, eitle Person. Das Einzige, was sie auf der Welt interessiert hat, waren Kleider und Schmuck. Nun, ich bin ein Mann mit geistigen Interessen. Es kam zu Spannungen, schließlich zum Streit. Sie warf mein Geld mit vollen Händen zum Fenster heraus. Ich verwahrte mich dagegen und eines Tages im Winter nach einer besonders erregten Auseinandersetzung verließ sie mich. Ist sie je wieder aufgetaucht? Nein, Inspektor. Und Sie wissen auch nicht, wohin sie gegangen ist? Sie hatte aus früherer Zeit Freunde in den Vereinigten Staaten. Ich nehme an, dass sie sich bei Ihnen aufhält. Ah ja. Noch eins, Doktor. Warum verbreiteten Sie dann das Gerücht, sie wäre tot? Versetzen Sie sich doch bitte in meine Lage, Inspektor. Ich bin ein angesehener Mann. Ich wollte keinen Skandal. Dr. Krippen, ich muss Sie auffordern, den Aufenthaltsort Ihrer Frau ausfindig zu machen. Wie, das ist Ihre Sache. Selbstverständlich werde ich mich darum bemühen, Inspektor. Ich weiß auch schon wie. Ich werde in allen amerikanischen Zeitungen Inserate aufgeben, in denen ich meine Frau auffordere, sich zu melden. Ja, tun Sie das, Doktor. Und jetzt möchte ich gern, dass Sie mir erlauben, mich hier im Haus ein wenig umzusehen, ja? Ich verstehe, Inspektor. Sie sind davon überzeugt, ich hätte Belle. Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Haus. Der Inspektor untersuchte das Haus. Er nahm sich auch den Dachboden vor und die Kellerräume. Nichts deutete darauf hin, dass hier ein Verbrechen verübt worden wäre. Dr. Krippen war die ganze Zeit über ruhig und gefasst. Vielleicht stimmte, was er ausgesagt hatte. Auch der Leiter der Abteilung CID, dem Dew Bericht erstattete, neigte zu dieser Ansicht. Es kann sich durchaus so abgespielt haben, wie Dr. Krippen es hinstellt, Dew. Man muss nicht immer gleich das Schlechteste annehmen. Immerhin ist Dr. Krippen mir einen schlüssigen Beweis schuldig geblieben. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, Sir, der Mann lügt. Und warum, Inspektor? Womit begründen Sie diese Annahme? Mit Dr. Krippens eigenen Worten, Sir. Er nannte seine Frau eitel und putzsüchtig. Behauptete, sie hätte sich nur für Kleider und Schmuck interessiert. Solche Frauen gibt's, Dew. In diesem Punkt, Sir, wird Dr. Krippen die Wahrheit gesprochen haben. Aber können Sie sich vorstellen, Sir, dass eine Frau, die so veranlagt ist, ihren Mann verlässt, ohne ihre Pelze und ihren kostbaren Schmuck mitzunehmen? Das allerdings wäre recht widersprüchlich. Unter diesen Umständen bin ich gewillt, die Untersuchung weiterzuführen. Inspektor Dew, führen Sie den Fall zu Ende. Inspektor Dew brauchte einen Vorwand für einen neuen Besuch bei Krippen. Er dachte an die Inserate, die Dr. Krippen aufgeben wollte. Dew interessierte es, wie Krippen sie abgefasst hatte. Er begab sich hinaus nach Hilltrop Crescent in der Hoffnung, diesmal mehr zu erfahren als beim ersten Mal. Der Butler öffnete ihm. Dr. Krippen ist nicht da, Sir. Wann kommt er zurück? Ich weiß nicht, Sir. Er hat nichts davon gesagt. Er ist verreist. Verreist, aha. Dann melden Sie mich bitte bei Miss Leneve. Bedauere, Sir, aber Miss Leneve ist auch nicht da. Ist die etwa auch verreist? Allerdings, Sir. Und wohin sind die beiden verreist? Bedauere, Sir. Dr. Krippen hat mich über das Ziel seiner Reise nicht unterrichtet. Merkwürdig. Hat mir nichts davon gesagt. Na. Entschuldigen Sie, dass ich gestört habe. Chefinspektor Dew beschaffte sich einen Haussuchungsbefehl und alarmierte seine Konstabler. Noch einmal nahm er sich Dr. Krippens Villa vor, diesmal Zoll um Zoll. Dr. Krippens überstürzte Abreise sah ihm zu sehr nach Flucht aus. Warum aber ergreift ein Mann in einer solchen Position die Flucht, wenn er nicht ein schlechtes Gewissen hat? Dews Verdacht hatte sich verstärkt. Im Keller stieß er auf einen losen Ziegel. Wenig später hatte er den Beweis in Händen, dass Dr. Krippen ein Mörder war. Wir haben Mrs. Krippen gefunden, Sir. Meinen Glückwunsch, Dew. Hat sie Dr. Krippens Aussage bestätigt? Sie kann nichts mehr bestätigen, Sir. Sie ist tot. Mord? Wenn sich Mrs. Krippen nicht selbst erschossen und dann im Keller eingemauert hat, dann kann es sich nur noch um Mord handeln. Das klingt ja ziemlich böse für Mr. Krippen. Haben Sie ihn festgenommen? Leider kam ich zu spät, Sir. Der Vogel ist auf und davon, zusammen mit Miss Leneve. Das war übrigens der erste entscheidende Fehler, den er beging. Erst seine Flucht veranlasste mich zu dieser Haussuchung. Dann schreiben Sie sofort die Fahndung aus, Dew. Ich werde das Home Office veranlassen, 250 Pfund Belohnung auf die Ergreifung von Dr. Krippen auszusetzen. Dr. Krippens Steckbrief wurde in alle Welt hinausgeschickt. Die Reaktion war unvorstellbar. Tausende von Briefen gingen bei Scotland Yard ein. Aus Europa, aus Amerika, aus Indien und Australien. Überall wollte man das flüchtige Paar gesehen haben. Doch Dr. Krippen war ein Meister der Tarnung. Unerkannt waren er und Miss Leneve bis nach Rotterdam gekommen. Hier bestiegen sie ein anderes Schiff, mit dem sie ihre Flucht fortzusetzen gedachten. Dr. Krippen wähnte sich seinen Verfolgern um Tage voraus. Das war sein zweiter Fehler. Vor noch nicht langer Zeit war die drahtlose Telegrafie eingeführt worden. Setzen Sie sich, Inspektor. Danke. Nun, sind Sie in der Sache Dr. Krippen vorangekommen? Tja, der ist wie vom Erdboden verschwunden, Sir. Von überall her werden wir mit Briefen und Hinweisen bombardiert. Aber wenn man dann genaues wissen will, stellt es sich heraus, dass alles nur auf Einbildung beruht. Wir brauchen endlich eine Spur, Dew. Die Presse greift uns an, behauptet, wir wären unfähig. Wir müssen der Öffentlichkeit mit Resultaten kommen. Ich habe hier einige Hinweise aus Italien und aus der Schweiz, Sir. den man nachgehen sollte. Nun reden Sie doch nicht um den Kern herum, Dew. Ich sehe es Ihnen doch an, dass Sie noch eine Karte im Ärmel haben. Es ist kein direkter Hinweis auf Dr. Crippen, Sir, aber immerhin. Sir Badley war vorhin bei mir. Der Reedereibesitzer? Eben der, Sir. Er hat heute früh vom Kapitän eines seiner Schiffe, der Montrose, eins von diesen Marconigrammen bekommen. Diese drahtlose Telegrafie ist doch eine recht nützliche Sache, Sir. Und worum geht es in diesem Marconigramm? Am Bord des Schiffes befinden sich ein Vater mit seinem Sohn, eingetragen als Mr. und Master Robinson. Wir suchen nicht einen Vater mit seinem Sohn, sondern einen Mörder mit seiner Geliebten, Inspektor. Exakt, Sir. Nun, der Kapitän Montrose ist der Meinung, dass der Sohn kein Sohn ist, sondern eine Frauensperson in Männerkleidung. Er will gesehen haben, wie die beiden sich küssten, nicht so, wie es im Allgemeinen zwischen Vater und Sohn üblich ist. Interessant. Und wohin ist diese Montrose unterwegs? Nach Kanada, Sir. Ich habe bereits meine Informationen eingezogen. Wenn ich noch heute reise, könnte ich in Liverpool ein Schiff erreichen, das noch früher als die Montrose in Kanada eintrifft. Und wenn der gute Kapitän sich nun geirrt hat? Tja, darauf müssen wir es ankommen lassen, Sir. Mir gefällt das nicht, wie die Sache sich entwickelt, Hugh. Sie sagen ja selbst, dass man sie mit Anzeigen bombardiert. Wer sagt Ihnen, dass nicht auch diese Spur im Sande verläuft? Ich gehe jede Wette ein. Diese Spur ist richtig, Sir. Sie wollen doch Resultate sehen, oder? All right, Inspektor. Sie haben meine Erlaubnis. Aber kommen Sie mir drüben in Kanada nicht unter die Räder. Scotland Yard an Kapitän der Montrose. Stop. Verständigen Sie, dass Chefinspektor Dew unterwegs nach Kanada ist, um den von Ihnen gemeldeten Vorfall zu untersuchen. Stop. Bitte behalten Sie das verdächtige Paar im Auge. Stop. Es besteht Grund zur Annahme, dass es sich um den wegen Mordes gesuchten Dr. Crippen aus London und seine geliebte Miss Leneve handelt. Stop. Vorsicht, der Mann ist gefährlich. Es geschah zum ersten Mal in der Geschichte der Kriminalistik, dass ein flüchtiger Verbrecher mit Hilfe der drahtlosen Telegrafie gejagt wurde. Es ist anzunehmen, dass auch Dr. Crippen Marconis Erfindung gekannt haben wird. Aber da sie neu und noch ungewöhnlich war, bezog er sie nicht in seine Rechnung ein. Das sollte ihm schließlich zum Verhängnis werden, den Beamten von Scotland Yard aber zu neuem Ansehen verhelfen. Eine neue Waffe war den Kriminalisten im Kampf gegen das Verbrechen in die Hand gegeben worden. Die Engländer erkannten als erste ihre Bedeutung und setzten sie ein. Montrose an Scotland Yard, London. Stop. Bestätigen Ihre Nachricht. Stop. Besagtes Paar wird mit aller Zuvorkommenheit behandelt. Stop. Werden vorläufig nichts unternehmen und Chefinspektor Dew abwarten. Hin und her gingen die Funksprüche. Die beiden an Bord der Montrose jedoch, die sie angingen, waren ahnungslos. Noch einen Tag, meine Liebe, und wir haben es geschafft. Und du bist sicher, dass man in Kanada nicht nach uns suchen wird? Ich bin davon überzeugt, dass man schon jetzt unsere Spur verloren hat. Wir haben uns ein paar Tage Vorsprung verschafft, die holt auch Scotland Yard nicht mehr auf. Du bist wirklich genial, mein Doktorchen. Bist du verrückt? Hast du vergessen, dass du hier an Bord als mein Sohn giltst? Benimm dich dementsprechend. Ich habe Angst. Vorhin hat mich der Kapitän wieder so sonderbar angesehen. Ach, Unsinn. Selbst ich wäre auf deine Maskerade reingefallen. Kein Mensch hier an Bord ahnt etwas. Also reiß dich zusammen und halte durch. Morgen in Kanada kannst du dir von mir aus wieder Kleider kaufen. Bis dahin aber spielt eine Rolle. Verstanden? An diesem Tage hatte Inspektor Dew den Fuß auf kanadischen Boden gesetzt. Die kanadische Polizei sagte ihm ihre volle Unterstützung zu. Doch Dew hatte Bedenken. Er unterschätzte die Intelligenz des Mannes nicht, den er jagte. Dr. Crippen war kaltblütig, schlau und gerissen. Ihn in Kanada an Land gehen zu lassen und dann erst zuzuschlagen, bedeutete, ihm eine neue Chance zu geben. Gelang es ihm jedoch ein weiteres Mal unterzutauchen, dann mochte der Himmel wissen, wann und wo man ihn wieder aufspüren würde. Dew beschloss, auf eigene Faust zu handeln. Wir haben es geschafft, Ethel. Das Land, das du da vor dir siehst, ist Kanada. Aber wenn man dort schon Bescheid weiß und bereits auf uns wartet? Hier weiß noch keiner etwas. Du überschätzt die Tüchtigkeit unserer Polizei, meine Liebe. So schnell ist sie nun doch nicht. Da ist ja auch schon die Barkasse, die uns den Lotsen an Bord bringt. Jetzt kommt er herüber. In einer Stunde, meine Liebe, liegt unser Schiff im Hafen und wir gehen von Bord. Und alles, was einmal gewesen ist, wird nur noch eine Erinnerung sein. Wer wird uns schon in Kanada suchen? Inspektor Dew etwa? So ungefähr mögen Dr. Crippen und Miss Leneve miteinander geredet haben. Doch die Technik hatte sie bereits eingeholt und überrundet. Ein Matrose trat auf Dr. Crippen zu. Eine Empfehlung vom Captain, Mr. Robinson. Sie möchten doch gleich mal auf einen Sprung in seine Kabine kommen. Warum soll ich das? Soviel ich weiß, Sir, brauchen Sie einen Gesundheitsattest, um an Land gehen zu können. Der Schiffsarzt würde das für Sie in Ordnung bringen. Also gut, bringen Sie mich hin. Als Dr. Crippen die Kapitänskajüte betrat, stand dort der Lotse, der vor wenigen Minuten an Bord gekommen war, oder vielmehr derjenige, den Dr. Crippen für den Lotsen gehalten hatte. Sie haben nach mir geschickt, Captain. Inspektor Dew? Ja, so sieht man sich also wieder. Sie haben ja eine weite Reise getan. Was wollen Sie von mir? Im Namen des Gesetzes, ich verhafte Sie, Dr. Crippen. Unter dem Verdacht des Mordes, begangen an Ihrer Ehefrau Bell. Und nun, Dr. Crippen, begleiten Sie mich zu Miss Leneve. So endete die Jagd auf Dr. Crippen. Er und Miss Leneve wurden nach London zurückgeschafft und vor Gericht gestellt. Miss Leneve wurde freigesprochen, Dr. Crippen aber musste den Weg zum Galgen antreten. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erlebte England einen seiner erregendsten Kriminalfälle. Dass damals die Öffentlichkeit nichts davon erfuhr, lag an den politischen Begleitumständen dieses Falles. Es begann damit, dass eines Abends spät ein Staatssekretär des Foreign Office bei Scotland Yard erschien. Was kann ich für Sie tun, Sir? Es ist meinem Minister und mir äußerst peinlich, dass wir uns an die Polizei wenden müssen. Aber wir wissen einfach nicht weiter. Ich muss Sie bitten, alles, was Sie von mir hören, streng vertraulich zu behandeln. Sie können sich darauf verlassen, Sir. Worum handelt es sich? Es betrifft unsere Politik in Indien. Ich weiß nicht, wie weit Sie darüber unterrichtet sind. Ist Ihnen Ahmed Bey ein Begriff? Kaum mehr als anderen. Ein indischer Maharaja oder Fürst. Ganz recht. Nur muss man hinzufügen, dass dieser Ahmed Bey gegenwärtig einer der mächtigsten Männer in Indien ist. Er ist uns Engländern keinesfalls wohlgesonnen. Immerhin haben wir durch Verhandlungen und Bestechungen erreichen können, dass er sich uns gegenüber neutral verhält. Ich brauche Ihnen wohl nicht erst zu erklären, wie wichtig das für uns ist, angesichts der gespannten internationalen Lage. Verstehe, Sir. Um es völlig unmissverständlich auszudrücken, ein Nationalistenaufstand in Indien könnte uns zur gegenwärtigen Zeit in größte Schwierigkeiten bringen. Wir tun alles, um dem vorzubeugen. Das ist auch der Grund, weshalb wir diesen Ahmed Bey wie ein rohes Ei behandeln. Nun aber geschieht diese Geschichte. Es ist unglaublich. Was ist geschehen, Sir? Es handelt sich um Ahmed Beys Sohn Abdul. Mit Mühe und Not haben wir den Alten dazu überreden können, seine Nachfolger in Oxford studieren zu lassen. Hier in London hatte er eine kleine Wohnung. Vor 10 Tagen hat der junge Abdul London verlassen, um seine Ferien daheim in Indien zu verbringen. Das wissen wir. Aber er ist niemals in Kalkutta eingetroffen. Der Vater ist außer sich. Er beschuldigt uns Engländer, seinen Sohn als Geisel zurückzuhalten. Könnte da nicht eine Frau im Spiel sein, Sir? Vielleicht verbringt der junge Mann insgeheim irgendwo seine, nun, sagen wir, Flitterwochen. Nein, völlig ausgeschlossen. Sie kennen die Mohammedaner nicht. Es heißt, Abdul ist ein gehorsamer Sohn. Und worauf tippen Sie, Sir? Ich weiß es nicht. Alles, was ich Ihnen sagen konnte, habe ich gesagt. Der Minister ist verzweifelt. Schaffen Sie uns den Prinzen herbei. Je früher, desto besser. Scotland Yard übernahm den Fall. Eine Vermisstenakte wurde angelegt. Über Polizeifunk gingen das Konterfei und die Personenbeschreibung des indischen Prinzen an alle Polizeidienststellen. Allerdings verschwieg man hierbei seine Stellung und seinen Rang. Damit aber nicht genug. Scotland Yard mobilisierte alle seine Beamten, um in London und Umgebung zumindest eine Spur des verschwundenen Prinzen Abdul aufzufinden. Da meldete sich ein Konstabler der Themse-Polizei bei Scotland Yard, um von einer Beobachtung zu berichten, die er anlässlich einer Patrouillenfahrt auf dem Fluss gemacht hatte. Ich weiß nicht, Sir, ob das, was ich gesehen habe, Ihnen weiterhelfen kann. Aber da Sie offenbar großen Wert darauf legen, diesen Inder wiederzufinden, habe ich gedacht, ich komme mal her. Was ist Ihnen aufgefallen, Konstable? Das war heute genau vor 2 Wochen, Sir. Ich hatte Nachtdienst unten am Fluss. Da fiel mir ein Boot auf. Es hatte kein Licht. Außerdem saßen da ein paar Männer drin und sangen. Die Schiffe an den Quais beschwerten sich über den Lärm, Sir. Und was taten Sie daraufhin? Ich machte mein Boot los und fuhr hinaus. Es waren 4 Burschen, Sir. 2 lagen auf den Planken, die beiden anderen saßen hinten am Ruder und grölten. Ich hielt sie für betrunken, Sir, und war darauf gefasst, dass sie Widerstand leisten würden. Aber nichts dergleichen. Sie hörten sofort auf, herumzugrölen, als ich sie ansprach, und zündeten auch die Laterne an. Konnten Sie die Gesichter der Männer erkennen, Konstable? Nein, Sir. Anfangs war es zu dunkel. Und nachher blendete mich die Laterne. Ich habe den Fall auf sich beruhen lassen, weil die Burschen sich einsichtig zeigten. Und das ist alles? Ja, Sir. Das heißt, nein, Sir. Da war noch etwas. Der eine von den beiden, die da auf den Planken lagen, ich hielt sie für volltrunken, könnte ein Inder gewesen sein. Wissen Sie das genau? Genau, natürlich nicht, Sir. Ich habe ja nicht gefragt. Aber mit der Zeit, wenn man wie ich Dienst tut auf der Themse, bekommt man einen Blick dafür. Ich möchte sagen, Sir, der eine war ein Inder. Es ist gut, Konstabler, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Wenn ich Sie nochmals brauchen sollte, lasse ich Sie kommen. Die Beamten von Scotland Yard waren sich darüber einig, dies war die Spur, nach der sie suchten. Der indische Prinz war entführt worden. Es war anzunehmen, dass man ihn mit dem Boot an Bord eines Schiffes geschafft hatte. Das Foreign Office wurde umgehend verständigt. Womit kann ich Ihnen dienen, Sir? Es handelt sich um den Fall des indischen Prinzen, Inspektor. Ich möchte wetten, dass hinter seiner Entführung, gleich welchem Zweck sie dient, Berufsverbrecher stehen. Die Kaltblütigkeit und Umsicht, mit der das Verbrechen begangen worden ist, lassen darauf schließen. Kurz und gut, Inspektor, ich brauche die Namen aller Verbrecher, die bei ihrer Arbeit zu singen pflegen. Sagten Sie, zu singen, Sir? Genau das habe ich gesagt. Der Konstabler, der mich auf diese Spur gebracht hat, berichtete, dass die Männer im verdächtigen Boot gesungen haben. Also los, Inspektor, bemühen Sie schon Ihre Kartei. Wozu ist sie sonst da? Hier zeigte es sich, wie wichtig die Kartei des Erkennungsdienstes sein kann. In ihr werden nicht nur die Gesichter, Fingerabdrücke und Decknamen aller Personen festgehalten, die einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, sondern auch deren Gewohnheiten. Bald schon konnten dem Chefinspektor 10 Karteikarten von Verbrechern auf den Tisch gelegt werden, deren Besonderheit es war, in Ausübung ihrer Missetaten zu singen. 6 von ihnen schieden sofort aus. Sie befanden sich hinter Schloss und Riegel. Es verblieben 4 Karteikarten, die einer näheren Überprüfung wert waren. Noch einmal schieden 3 Karteikarten aus. Nur noch eine blieb zurück. Samuel Westwick, mehrfach vorbestraft. Das Gericht bestätigte ihm eine überdurchschnittliche Intelligenz. Würden Sie ihm die Entführung zutrauen, Inspektor? Tja, das war zwar bisher niemals sein Metier. Er fing als Scheckfälscher an, versuchte es dann als Erpresser und krönte seine Laufbahn, nachdem er sich im Gefängnis zuvor die nötigen technischen Kenntnisse angeeignet hatte, mit einem perfekten Bankeinbruch. Ein Allroundmann also. All right, Inspektor. Diesen Westwick nehmen wir uns mal vor. Bringen Sie heraus, was er tut und was er treibt. Es konnte ermittelt werden, dass Westwick sich nach der Verbüßung seiner letzten Strafe auf Pferdewetten spezialisiert hatte. Der Chef von Scotland Yard beschloss, dies zum Anlass zu nehmen, um Westwick auszuhorchen. Der für diesen Fall zuständige Inspektor machte sich in der Maske eines Buchmachers an Westwick heran und schlug ihm ein Geschäft vor. Westwick war interessiert. Eine ganz große Sache, Westwick. Wenn wir damit rauskommen, kassieren wir mindestens 10-1. Klingt nicht schlecht, Freund. Ich bin immer dabei, wenn man verdienen kann. Wie hoch ist der Einsatz? Unter 2000 Pfund lohnt sich gar nicht erst anzufangen. Das ist viel Geld. Bringt aber auch viel ein. Ich weiß nicht. Welche Garantie habe ich eigentlich, dass es sich so verhält, wie du sagst? Na, überleg doch mal, Westwick. Ich habe die erforderlichen Beziehungen, um ins Geschäft zu kommen. Und du hast die erforderliche Kaltblütigkeit, um dann den Coup zu landen. Du und ich, wenn wir zusammenarbeiten. Wir wären unschlagbar auf diesem Gebiet. Ich werde mir's überlegen. Du kriegst Bescheid. Nun beging Westwick den entscheidenden Fehler, auf den Scotland Yard gehofft hatte. Er schrieb einen Brief an seinen Boss, in dem er diesen von dem ihm vorgeschlagenen Geschäft in Kenntnis setzte, zugleich aber ohne Angabe näherer Gründe warnte. Als er diesen Brief in den Kasten warf, hatte er keine Ahnung, dass er beschattet wurde. Haben Sie den Brief, Inspektor? Ich habe ihn, Sir. Der Inhalt ist belanglos. Und die Adresse? James Pierce, Monte Carlo. Ein alter Kunde dieser Pierce? Nein. Sein Name taucht bei uns nicht auf, Sir. Zweifellos handelt es sich um einen Decknamen, aber um keinen, den wir kennen. Immerhin ist dieser Pierce der Mann, der hinter Westwick steht. Sein Boss, wenn Sie wollen. Keine Anspielung auf den Fall, den wir bearbeiten? Nicht die geringste, Sir. Wäre ja auch zu schön gewesen. Es ist sehr gut möglich, dass wir hinter einem Phantom herjagen und dass sich in diesem Fall die wirklichen Entführer ins Fäustchen lachen. Aber wir haben nun mal nur diese eine Spur. Diesen Pierce werden wir uns mal näher ansehen, und zwar so, dass er keinen Verdacht schöpft. James Pierce in Monte Carlo war ahnungslos. Er hatte die Taschen voller Geld, spielte hoch und genoss das Leben. Zusammen mit seiner Freundin, die er als seine Ehefrau ausgab, war er in einem der vornehmsten und teuersten Hotels abgestiegen. Eines Abends, als er mit seiner Freundin in der Bar saß, passierte Folgendes. Hallo, Mixer. Mr. Pierce. Kennen Sie die Dame da drüben am Ecktisch? Die mit dem Perlenhalsband? Sie reden von Miss Alice Bradford. Wer ist das? Miss Bradford ist Ihnen kein Begriff, Mr. Pierce. Eine amerikanische Millionenerbin. Geld wie Heu, kann ich Ihnen sagen. $50 Trinkgeld sind eine Kleinigkeit für Sie. Aber Sie entschuldigen, ich werde verlangt. Was soll der Unsinn, Jim? Ich hab dir schon einmal gesagt, du sollst die Finger von anderen Weibern lassen. Deine Schönheit, Darling, wird nur noch von deiner Dummheit übertroffen. Oh. Mein Interesse an dieser Amerikanerin ist rein geschäftlich. Du willst sie ausnehmen, Jim? Warum sagst du das nicht gleich? Psst, nicht so laut. Denk dir was aus, um mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und mein Anteil, Jim? Hm, darüber reden wir noch. Hauptsache ist, wir werden mit ihr bekannt und erwerben ihr Vertrauen. Das Weitere findet sich. Also los, lass dir was einfallen. Die Bekanntschaft war rasch hergestellt und schon wenig später erzählte die sehr vertrauensvolle Miss Bradford allen Leuten, die es hören wollten, welche reizenden Leute diese Mr. und Mrs. Pierce doch wären. Man dinierte zusammen, man fuhr zusammen ins Spielcasino, man ging ins Theater und alles das war für James Pierce nur Mittel zum Zweck, um an die Juwelen der Amerikanerin heranzukommen. Schauplatz des zweiten Aktes war sein Hotelappartement. Sehr zum Wohle. Habe ich Ihnen schon gesagt, Mrs. Pierce, dass ich Ihren Gatten einfach reizend finde? Doch, das haben Sie schon. Nun, dann sage ich es Ihnen nochmal. Jim ist einfach reizend. Auch das noch. Erst besäuft sie sich und dann kippt sie ihr aus den Latschen. Ich werde dem Zimmerkellner läuten. Bist du verrückt? Besser als die Sache läuft, kann sie gar nicht laufen. Noch ein paar Tage und unsere gute Miss Bradford wird davon überzeugt sein, dass wir ihr unentbehrlich sind. Los, fass an, wir packen sie hier aufs Sofa. Damit sie hier übernachtet. So ist das in ihren Kreisen üblich. Na los, fass schon an. Miss Bradford blieb also über Nacht bei Mr. und Mrs. Pierce. Am nächsten Morgen bedankte sie sich für die Gastfreundschaft und verabschiedete sich. Sie wollte zum Friseur gehen. Guten Morgen. Steigen Sie ein. Hat's geklappt? Besser, als ich je hoffen durfte. Ich habe bei Ihnen übernachtet. Ausgezeichnet. Haben Sie etwas gefunden? Viel ist es nicht, Inspektor. Ich nehme an, wenn die beiden überhaupt etwas mit sich herumschleppen, dann bewahren sie es im Schlafzimmer auf. Haben die beiden Verdacht geschöpft? Bis jetzt nicht. Sie sind ganz hingerissen. Gestern musste ich Ihnen meine Juwelen zeigen. Nur gut, dass es sich um Imitationen handelt. Sonst wäre Scotland Yard bald arm. Aber zur Sache, was haben Sie gefunden? Nur einen Brief. Ich konnte ihn nicht lesen, weil er nicht in Englisch geschrieben ist. Aber er kommt aus Indien. Indien? Donnerwetter. Haben Sie ihn hier? Ja, in der Handtasche. Hier ist er. Halten Sie die beiden noch 2 Tage hin. Ich fliege heute noch nach London. In London wurde der Brief entziffert. Unter anderen Umständen hätte keiner etwas Verdächtiges aus ihm herausgelesen. Aber die Beamten von Scotland Yard waren darauf spezialisiert, auch Andeutungen richtig zu werten. Kompliment, Inspektor. Das war saubere Arbeit. Danken Sie nicht mir, Sir, sondern Miss Bradford. Sie hat uns diesen Brief beschafft. Wenn Pierce Verdacht schöpft, sitzt sie ganz schön in der Klemme. Leute seines Schlages schrecken auf einen Mord nicht zurück. Hier, das ist sein Haftbefehl. Sie fliegen sofort wieder nach Monte Carlo. Die Sûreté ist bereits verständigt. Sie wird Sie bei der Festnahme unterstützen. Aber ums Himmels Willen kein Aufsehen, Inspektor. Der Fall ist hochpolitisch. Der Inspektor flog nach Monte Carlo zurück und meldete sich bei der Sûreté. 2 französische Kriminalbeamte begleiteten ihn, als er zum Hotel fuhr. Am Eingang des Hotels blieben die beiden stehen, während der Inspektor zu den Zimmern hinauffuhr. Ja, bitte. Sie wünschen? Mr. James Pierce? Was zum Teufel wollen Sie von mir? Scotland Yard. Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie. Ziehen Sie sich an, kommen Sie mit. Das gilt auch für die Dame. Verdammt! Sie werden nicht weit kommen, Pierce! Der Schuss hatte den Inspektor um Haaresbreite verfehlt. Pierce rannte davon, aber, wie der Inspektor sehr richtig bemerkt hatte, er kam nicht weit. Er rannte den beiden französischen Kriminalbeamten in die Arme. Sie schlugen ihm die Waffe aus der Hand und legten ihm Handschellen an. Handschellen schlossen sich auch um die Gelenke der angeblichen Mrs. Pierce. Dem Antrag auf Auslieferung wurde von den französischen Behörden anstandslos stattgegeben. Die beiden Verhafteten wurden nach London geschafft und ins Untersuchungsgefängnis eingeliefert. Westwick war bereits festgenommen worden. Scotland Yard rief das Foreign Office an. Der Staatssekretär erschien. Sie haben um einen Besuch gebeten? Der Fall ist geklärt, Sir. Wir haben die Hauptakteure hinter Schloss und Riegel. Prinz Abdul wurde tatsächlich entführt. Offenbar ist das Motiv unpolitischer Natur. Es geht lediglich um das Lösegeld. Und wo befindet sich der Prinz? In Indien, Sir. Er wurde per Schiff dorthin geschafft und wird an einem Ort, der uns bereits bekannt ist, gefangen gehalten. Wenn Sie das wissen, warum unternehmen Sie da nichts weiter? Dafür, Sir, ist jetzt die koloniale Polizei zuständig. Ich möchte Sie bitten, nunmehr von sich aus die zuständigen Behörden zu benachrichtigen. Selbstverständlich erhalten Sie alle Unterlagen. Das Foreign Office ließ seinen direkten Draht nach Indien spielen. 8 Stunden später rückte eine Kompanie berittener indischer Polizei aus. Ihr Ziel? Eine einsame Hütte in den Bergen. Im Dunkel der Nacht wurde die Hütte umstellt. Als die Sonne aufging, schlugen die Polizisten zu. Die Tür wurde eingetreten, die Männer, die sich in der Hütte befanden, überwältigt. Prinz Abdul lag gefesselt und geknebelt unter der Wirkung einer starken Droge in einer Ecke. Noch am gleichen Tage brachte ihn eine Sondermaschine zu seinem Vater Ahmed Bey. Die Gefahr eines Aufstandes war gebannt. Ich bin gekommen, um Ihnen den Dank des Foreign Office auszusprechen. Das gilt auch für Ihre Beamten. Es freut mich, Sir, dass wir Ihnen helfen konnten. Eine Frage noch. Wie ist es überhaupt zu dieser Entführung gekommen? Pierce machte sich im Zug an den Prinzen heran. Er bot ihm Konfekt an, das mit einer Droge präpariert war. Zusammen mit Westwick schaffte er den Bewusstlosen dann an Bord des Schiffes. Man hat auch später nicht damit aufgehört, den Prinzen mit Drogen zu verarzten. Er kann von Glück reden, dass sein Herz das ausgehalten hat. Und was geschieht nun mit der Bande? Kommt sie vor Gericht? Ich würde vorschlagen, alle Beteiligten an die Inder auszuliefern. Überlegen Sie sich die Sache. Ein Prozess in London würde nur Staub aufwirbeln. So endete dieser Fall, der 3 Wochen lang Scotland Yard, das Foreign Office und die indischen Behörden in Atem gehalten hatte. Herbst 1937. In ganz Frankreich geht die Furcht um. Ein Massenmörder macht von sich reden. Die Boulevardblätter schüren die Furcht und wettern zugleich gegen die Pariser Sûreté, der sie Unentschlossenheit und Unfähigkeit vorwerfen. Zu Unrecht, denn in der Sûreté sind erfahrene Kriminalisten am Werk. Erinnern Sie sich an den Taxifahrer Joseph Couffy, Kommissar? Der Mann, der gestern als vermisst gemeldet worden ist. Ist er wieder aufgetaucht? Aufgetaucht ist er schon. Und zwar aus einem Tümpel an der Strecke Paris-Orléans. Hier sind die Fotos vom Fundort. Ermordet? Ja, Genickschuss. Brieftasche und alle Wertsachen fehlten. Es sieht nach einem Raubüberfall aus. Übrigens wurde der Schuss aus nächster Nähe abgegeben. Die Wundränder sind versenkt. Welche Waffe wurde verwendet? Kaliber 7,65, wahrscheinlich eine Mauser. Und Couffys Wagen? Weg. Konnte man herauskriegen, wer Couffys letzter Fahrgast gewesen ist, Inspektor? Leider nicht. Der Wagen wurde telefonisch bestellt. In der Zentrale weiß man nur, dass die Fahrt an die Riviera gehen sollte. Was natürlich Blödsinn ist. Wer immer diese Tat begangen hat, sein Motiv war Geld. In Ordnung, Salier. Ich übernehme den Fall selbst. Das war am 8. September. 5 Wochen später wusste Drian noch immer nicht, wer der Täter war. Es gab keine Spuren, keine Hinweise, nichts. Er hatte ein paar hundert Leute verhört und wieder entlassen müssen. Keiner hatte etwas gewusst. So kam der 16. Oktober. Kommissar Drian? Inspektor Salier am Apparat. Ein zweiter Fall Couffy hat sich ereignet. Die Einzelheiten? Der Tote heißt Roger Leblanc, ein Werbefachmann. Er wurde tot in seinem Wagen aufgefunden, Genickschuss. Der Wagen steht in der Rue Macquart. Gut, ich komme hin. Rue Macquart. Das war eine stille Straße im Pariser Villenvorort Neuilly. Kommissar Drian brauchte 16 Minuten, um dorthin zu kommen. Ist das der Wagen? Ja. Haben Sie den Mann schon untersucht? Er ist völlig ausgeplündert. Sorgen Sie dafür, dass alle Spuren gesichert werden. Befragen Sie die Leute in der Nachbarschaft, ob ihnen etwas aufgefallen ist. Jawohl. Auch in diesem Fall blieb die einzige Spur ein 7,65 mm Mausergeschoss. Keiner hatte etwas gesehen, keiner etwas gehört. Es gab keine Fingerabdrücke, keinen verlorenen Mantelknopf, nichts. Drian stand vor einem Rätsel. Er verhörte alle Bekannten, Verwandten, Kollegen und Freunde des Ermordeten. Das Resultat war gleich null. Niemand wusste, wer zu Leblanc zur fraglichen Zeit in den Wagen gestiegen war. Wieder vergingen 5 Wochen. Man schrieb den 28. November. Nun, Sergei, was ist los? Halten Sie sich fest, Kommissar. Der dritte Fall Couffy hat sich ereignet. Nein. Wieder das übliche Bild? Wieder Genickschuss und ich möchte wetten, dass auch das Kaliber das gleiche ist wie bei den beiden anderen Fällen. Auch diesmal wurde das Opfer ausgeraubt. Nun mal der Reihe nach, Inspektor. Wer ist der Tote? Er wurde identifiziert als Raymond Lesobre, von Beruf Grundstücksmakler. Wo hat man ihn gefunden? In Saint-Cloud, im Keller eines leerstehenden Hauses. Ein Penner fand ihn, als er sich dort einnisten wollte. Er benachrichtigte die Polizei. Fahren wir hin und sehen zu, ob wir etwas herausbekommen. Ja. Am nächsten Tag erschien in einer Pariser Zeitung ein Artikel, der mit den Worten begann: In Frankreich geht ein Schlechter um. Alle 5 Wochen schlägt er zu. Kofi war sein erstes Opfer, Leblanc sein zweites, Lesobre sein drittes. Vielleicht werden Sie morgen oder übermorgen oder in 5 Wochen sein 4. Opfer sein. Es spricht nichts dagegen, solange die Herren von der Sûreté keine energischen Maßnahmen einleiten, um die Sicherheit auf unseren Straßen wiederherzustellen. Oder ist es diesen Herren noch gar nicht klar geworden, dass hier ein Massenmörder am Werk ist, der sich nur noch mit Jack the Ripper, dem Unhold von London, vergleichen lässt? Was wusste der Schreiber dieser Zeilen von den Schwierigkeiten, mit denen die Beamten der Sûreté zu kämpfen hatten, um Licht in das Dunkel zu bringen, das über diesen Morden lag? Immerhin aber lieferte er das Schlagwort, das um die ganze Welt gehen sollte: der Schlechter. Auch im Falle Sobre fehlten so gut wie alle Spuren. Drian verhörte Lesobres Sekretär. Wann hat Monsieur Lesobre das Haus verlassen? Gegen 14 Uhr. Wussten Sie, wohin er fuhr? Oh ja, er wollte einem Kunden ein leerstehendes Haus in St. Cloud zeigen. Das Haus, in dem er dann aufgefunden wurde? Ja. Wer war der Kunde? Ich weiß es nicht, er hat sich telefonisch angemeldet. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ach, Sie haben keine Ahnung? Nicht die geringste. Hat Monsieur Lesobre zu dieser Fahrt seinen eigenen Wagen benutzt? Aber ja. Warum fragen Sie? Sein Wagen wurde am Tatort nicht vorgefunden. Nun, sollte Ihnen noch etwas einfallen? Bevor Monsieur Lesobre fortging, hinterließ er mir eine Visitenkarte. Er sagte, ich sollte sie zu den Akten legen. Die Visitenkarte seines Kunden? Ja, so habe ich ihn verstanden. Bitte geben Sie mir diese Karte. Die Visitenkarte wanderte ins Labor zur Untersuchung auf Fingerabdrücke. Während Drian auf das Ergebnis wartete, besprach er den Fall mit Salier. Ein Mörder, der Visitenkarten verteilt, ist mir noch nicht vorgekommen. Das wäre zu einfach. Und es braucht ja nicht seine eigene zu sein, Kommissar, nicht? So weit bin ich schon lange, mein Lieber. Mhm. Aber vielleicht hat er sie sich drucken lassen. Sure. Na, das könnten wir ja herausbekommen. Aber eher glaube ich, dass sie ihm irgendwie in die Hände gefallen ist. Drian? Herr Kommissar, diese Fingerabdrücke haben wir hier bei uns nicht. Na gut, ich habe verstanden. Die Fingerabdrücke sind im Archiv nicht bekannt. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die Adresse aufzusuchen, die auf der Karte angegeben ist. Und wie lautet die? Arthur Schott, 10 Boulevard du Parc Imperial, Nizza. Arthur Schott, ein deutscher Weinhändler, hatte Nizza bereits verlassen. Drian stöberte ihn in Straßburg auf. Sie haben sich mein Alibi notiert, Kommissar. Sie können es nachprüfen. Ich habe Sie nicht angelogen. Das, Monsieur Schott, habe ich auch nie behauptet. Alles, was ich wissen möchte, ist... Wie ist der Mörder in den Besitz Ihrer Visitenkarte gekommen? Das möchte ich ja selber wissen. Sie können es mir glauben, Kommissar. Mir ist die Sache sehr unangenehm. Verteilen Sie Ihre Visitenkarten eigentlich sehr freigebig, Monsieur Schott? Im Allgemeinen nicht. Versuchen Sie doch, sich zu erinnern, an wen Sie hier in Frankreich Visitenkarten verteilt haben. Drian hatte Glück. Schotts Gedächtnis war lückenlos. Nach ein paar Stunden des Nachdenkens händigte er dem Kommissar eine Namensliste aus. Damit reiste Drian nach Paris zurück. Hier hatte mittlerweile Salier seine Verbindungsleute zur Unterwelt eingeschaltet. Nun, Salier, was berichten Ihre V-Leute? Nichts, Kommissar. Sonderbar. Allen Anzeichen nach haben wir es hier mit einem Berufsverbrecher zu tun. So etwas sollte sich in der Unterwelt doch herumsprechen. Keiner kennt ihn. Vielleicht ist er nicht von hier. Moment. Das wäre eine Idee. Setzen wir den Fall, es handelt sich um einen Außenseiter. Na, möglicherweise sogar um einen Ausländer. Klar. Wollen doch mal sehen, ob die Namensliste von Schott uns nicht weiterhilft. Ein ausländischer Name tauchte auf der Liste auf. Fritz Frommer. Drian rief die Ausländerpolizei an und brachte heraus, dass Frommer ein politischer Flüchtling aus Deutschland war und in einer drittklassigen Pariser Pension lebte. Drian suchte die Pension auf. Monsieur Frommer, möchten Sie sprechen? Der ist nicht da. Und wo ist er? Das weiß ich auch nicht. Am 22. November am Nachmittag ist er fortgegangen und dann ist er nicht mehr wiedergekommen. Ich werde mich mal in seinem Zimmer umsehen. Frommers Sachen waren noch da. Doch sie führten Drian keinen Schritt weiter. Aber dann gab ihm die Ausländerpolizei einen Hinweis. Frommers Onkel, ein Elsässer namens Hugo Weber, hatte für ihn bei der Einwanderung gebürgt. Drian befragte Weber. Ich bin selbst besorgt, Kommissar. Im Allgemeinen hat der Bengel ziemlich oft geschrieben, aber seit ein paar Wochen keine Zeile. Aber irgendwo muss er doch geblieben sein. Das sage ich mir auch. Ich wollte noch ein paar Tage warten und dann die Polizei verständigen. Was ist er denn für ein Mensch? Och, der Junge ist in Ordnung. Wie Sie vielleicht schon wissen, hat er drüben in Deutschland ein paar Monate im KZ gesessen. Als man ihn dann freiließ, haute er ab. Ich half ihm dann weiter. Können Sie ihm etwas über seinen Umgang sagen? Ich weiß da nicht mehr als Sie, Herr Kommissar. Er schrieb mir mal was von einem zwielichtigen Subjekt, das bei ihm aufgetaucht war. Die beiden kannten sich vom KZ her. Bloß der andere war ein Krimineller. Aha. Erzählen Sie weiter. Ja, er muss dann wohl versucht haben, meinen Neffen anzupumpen. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Erwähnte Ihr Neffe einen Namen? Siegfried Sauberbrei nannte sich der Mann. Siegfried Sauberbrei. Mein Neffe erwähnte allerdings was davon, dass dieser Mann sich inzwischen einen anderen Namen zugelegt hätte. Aber welchen? Denken Sie gut nach. Vielleicht hängt das Leben Ihres Neffen davon ab. Karmann. Nein. Karl. Irgendwas mit Karr. Karr. Karrer. Ja, Karrer. Also ein Mann namens Karrer. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Monsieur Weber. Bitteschön. Nun musste Drian noch herausfinden, wo dieser Siegfried Sauberbrei alias Karrer sich aufhielt. Nach ein paar Tagen wusste er es. Wir haben es herausbekommen, Kommissar. Na, dann mal raus mit der Sprache, Salier. Erinnern Sie sich an den dritten Tatort? Das leere Haus in Saint-Cloud? Hm? Dieser Karrer wohnt gar nicht weit davon entfernt. Was noch nichts besagt, aber immerhin... Er hat sich am Waldrand eine kleine Villa gemietet. Haben Sie sonst noch was über ihn herausgebracht? Das alles. Ich habe es vermieden, in der Nachbarschaft herumzufragen, um ihn nicht zu warnen. Gut, Sagi. Ja, dann machen wir beide uns jetzt auf den Weg. Wollen doch mal hören, was dieser Monsieur Karrer uns zu erzählen hat. Das Haus stand einsam und sah verlassen aus. Drian und Salier kamen langsam herangeschlendert. Vor der Gartenpforte blieben sie stehen. Verdammt ungepflegt, der Garten. Sehen Sie mal da, zwei Wagen. Es gibt ja kein Gesetz, das einem verbietet, zwei Wagen zu haben, ne? Ja, sehen Sie sich mal den linken an. Hä? Genau diesen Typ hat Le Sobre gefahren, als er der Mörder die Falle ging. Aha. Wollen wir rein? Uns die Wagen näher besehen? Warten Sie, da kommt wer. Das muss er sein. Ich rede mit ihm. Hey, was soll das? Was wollen Sie hier? Monsieur Karrer. Ja, und? Wir haben mit Ihnen zu reden. So? Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Drian, Finanzinspektor. In Ihrer letzten Steuererklärung sind Sie uns ein paar Antworten schuldig geblieben. Wenn es weiter nichts ist, diese Fragen kann ich Ihnen leicht beantworten. Kommen Sie. Sehr gut. Kommen Sie rein, meine Herren. Nehmen Sie Platz. Ich komme sofort. Einen Augenblick, Monsieur Karrer. Was ist denn los? Uns interessieren Ihre Akten gar nicht. Hier, mein Ausweis. Wie? Sie sind gar keine Finanzbeamten? Kriminalpolizei. Verdammt! Stehen bleiben! Geben Sie es auf, Karrer! Los! Hallo, stehen bleiben! Schneiden Sie den Weg ab! Jawohl! Stehen! Karrer wurde überwältigt. Die Aufregung hatte ihn zu einem schlechten Schützen gemacht. Salier hatte einen ungefährlichen Streifschuss abbekommen, das war alles. Die Waffe, die Karrer benutzt hatte, war eine Mauser vom Kaliber 7,65. Im Labor konnte festgestellt werden, dass sie auch die Mordwaffe war. Und zwar in allen drei Fällen. Doch dieses Beweises bedurfte es nicht einmal. Karrer gestand. Also gut, Kommissar. Sie sollen Ihre Freude haben. Erst einmal heiße ich nicht Karrer und auch nicht Sauberbrei, sondern Eugen Weidmann. Merken Sie sich diesen Namen. Man wird noch oft von mir sprechen. Soll das heißen, dass diese drei Morde nicht Ihre einzigen waren? Es waren doch nur kleine Fische. Hören Sie, Kommissar, Sie werden es nicht schaffen, mich fertig zu machen. Immer wenn Sie glauben, dass Sie mich haben, werde ich Ihnen einen neuen kleinen Mord beichten. Sie können wieder ganz von vorn anfangen. Das können Sie auch nicht ewig. Ich habe genug, um Sie ein paar Jahre lang zu beschäftigen, Kommissar. So, dann fangen Sie am besten gleich an. Ich gestehe, am 21. Juli dieses Jahres die amerikanische Kabaretttänzerin Alice de Koven ermordet und beraubt zu haben. Ich erwürgte sie und vergrub ihren Leichnam. Meine Beute betrug 700 Francs. Das Verschwinden dieser jungen Amerikanerin hatte Paris im Sommer wochenlang in Atem gehalten. Nun also wusste man, was aus ihr geworden war. Ich gestehe, dass ich Fritz Frommer hinterrücks erschossen und beraubt habe. Seine Leiche vergrub ich im Garten meines Hauses. Kein Wunder also, dass Fritz Frommer seinem Onkel nicht mehr geschrieben hatte. Ich gestehe, dass ich Madame Keller in der Höhle von Fontainebleau erschossen und ausgeplündert habe. Ich erbeutete dabei 100 Francs und eine für mich nutzlose Postorder über 1300 Francs. Die Leiche vergrub ich im Walde. Auch im Fall Keller hatte die Polizei lange im Dunkeln getappt. Nun klärte sich der Fall auf eine entsetzliche Weise. Frau Keller, Mutter von zwei Kindern, hatte in Frankreich eine Stellung als Pflegerin antreten wollen. Sie ahnte nicht, dass die Annonce, auf die sie sich bewarb, von einem Mörder aufgegeben worden war. Weidmann holte sie in Paris ab, fuhr sie nach Fontainebleau und ermordete sie. Der Schlächter von Paris wird auf seinen Geisteszustand untersucht. So meldeten die Zeitungen. Das Gericht hatte diese Untersuchung angeordnet. Als Weidmann davon erfuhr, triumphierte er. Ich habe es Ihnen ja gesagt, Kommissar. Mich kriegen Sie nicht. Ich bin nicht verantwortlich für das, was ich getan habe. Ich bin verrückt. Ja, ich bin verrückt. Das werden wir ja bald wissen, Weidmann. Wenn Sie meine Meinung wissen wollen, Sie sind tatsächlich verrückt. Aber nicht im medizinischen Sinne. Einen Monat lang wurde Weidmann beobachtet. Dann wurde er wieder ins Gefängnis überführt. Kann es als erwiesen gelten, dass Weidmann im Sinne des Strafgesetzbuches voll für seine Taten verantwortlich ist? Eine Geisteskrankheit, mit der sich ein Akt der Straffreiheit begründen ließe, war nicht festzustellen. Als Weidmann sah, dass er so nicht weiterkam, weigerte er sich, weitere Geständnisse abzulegen. Vielleicht in der Hoffnung, dass man den Prozess hinausschieben würde. Seine Rechnung ging nicht auf. In Versailles wurde er vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Das makabre Nachspiel konnte beginnen. Und das sah so aus. Ganz Paris war auf den Beinen, um den Schlächter sterben zu sehen. Da die Menge Anstalten traf, das Schafott zu stürmen, musste die Hinrichtung mehrfach verschoben werden. Länger als eine halbe Stunde wartete der Delinquent angesichts der vor ihm aufragenden Guillotine auf seine letzte Sekunde. Erst mit dem Eintreffen der Garde Mobile konnte die Ordnung im Gefängnishof wiederhergestellt werden. Es war ein grauenvolles Schauspiel. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der hierbei gemachten Fotografien beschlossen die französischen Justizbehörden, die öffentlichen Exekutionen abzuschaffen. Weidmann war der Letzte, der in Frankreich öffentlich hingerichtet wurde. Er starb, ohne ein weiteres Geständnis abgelegt zu haben. Hatte er wirklich nur diese drei Morde begangen? Kommissar Drouin meinte, als er interviewt wurde, »Ich bin davon überzeugt, dass wir nie erfahren werden, wie viele Menschen Weidmann wirklich ermordet hat. Drei Morde sind ihm bewiesen worden. Und weitere drei hat er gestanden. Es könnten aber auch mehr gewesen sein. Und die Opfer sind Menschen, die bis auf den Tag als vermisst geführt werden.« Der Fall begann an einem späten Abend in London. Das Ehepaar Thompson war im Theater gewesen und befand sich nun auf dem Weg nach Hause, zu Fuß. Wenn man Alice Thompson Glauben schenken darf, ereignete sich dabei Folgendes. Es war wundervoll, Charles. Eigentlich sollten wir viel häufiger ins Theater gehen. Na, das lässt sich ja einrichten. Hey, wo willst du denn hin, Alice? Hier geht's nach Hause. Ach, ich wollte nur auf die andere Straßenseite. Hier ist es so dunkel. Du bist doch sonst nicht so ängstlich. Komm, leg einen Schritt zu. Oder willst du, dass wir ein Taxi nehmen? Na, nein. Na, komm. Schatz. Oh. Schatz, was ist dir? Ist dir nicht gut, Schatz? Oh. Um Gottes Willen. Schatz. Dann steh doch auf, Schatz. Hallo, Sie da! Mit meinem Mann ist was passiert. Rufen Sie einen Arzt, sofort! Der Arzt wurde gerufen. Er konnte nur noch den Tod von Charles Thompson feststellen. Als Todesursache trug er einen plötzlichen Blutsturz ein. Die Polizei erschien auf dem Schauplatz und transportierte den Toten ab. Ein Beamter begleitete die junge Frau nach Hause. Wenig später wurde Inspektor Wensley von Scotland Yard aus dem Schlaf geklingelt. Wensley, wo brennt's denn? Ein Mord ist geschehen, Sir. Am besten, Sie kommen gleich ins Büro. Wer ist der Tote? Ein Mr. Charles Thompson. Er wurde erstochen. Alright, Sergeant, ich komme. Mrs. Thompsons Version haben wir gehört. Hören wir nun den Bericht des Sergeants. Er unterscheidet sich davon in einem Punkt. Also, was ist los, Sergeant? Wo ist der Tote? Noch im Schauhaus, Sir. Er wurde dort aufgrund eines ärztlichen Attestes eingeliefert. Dr. Wilson bescheinigte, dass Mr. Thompson an einem Blutsturz gestorben ist. Seine Frau war dabei, als es geschah. So. Sie sagte aus, dass sie sich nach einem Theaterbesuch auf dem Heimweg befanden, als ihr Mann plötzlich aufstehend und zusammenbrach. Ein Arzt wurde gerufen. Hier ist der Totenschein, Sir. Und wie kam sie darauf, dass es sich nicht so verhält? Ich hatte die undankbare Aufgabe, die Kleider des Toten zu sichten und vorzuräumen. Dabei fiel mir auf, dass Jacke und Hemd durchstochen waren. Ich sah mir den Toten an und fand den Anstich. Mr. Thompson ist von hinten erdolcht worden. Wensley fuhr ins Schauhaus. Es stimmte, was der Sergeant berichtet hatte. Mr. Charles Thompson war nicht an einem Blutsturz gestorben, sondern hinterrücks ermordet worden. Die Jagd auf den Täter begann. Wensleys erster Schritt war ein Besuch bei Mrs. Thompson. Er musste wissen, ob sie nichts gesehen hatte, ob ihr nicht vielleicht doch etwas aufgefallen war, was einen Hinweis geben könnte. Von Scotland Yard? Ich begreife nicht. Mrs. Thompson, ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Mann ermordet worden ist. Charles ermordet? Er wurde erdolcht. Nein. Nein, das kann doch nicht sein. Ich begreife Sie vollkommen, Mrs. Thompson. Eine solche Nachricht ist immer furchtbar. Trotzdem möchte ich jetzt einige Fragen an Sie richten. Ja, bitte. Mrs. Thompson, ich habe das Protokoll Ihrer Aussage gelesen. Sie geben darin an, dass Ihr Mann plötzlich aufstöhnte und gleich darauf zusammenbrach. Ja. Das ist durchaus möglich. Doch bevor er aufstöhnte, muss irgendjemand hinter ihn getreten sein, dem das Messer in den Rücken stieß. Dieser Unbekannte kann Ihnen nachgeschlichen sein. Er kann aus einem Hauseingang hervorgekommen sein. Haben Sie jemanden in Ihrer Nähe gesehen? Nein, die Straße war ganz leer. Aber es muss Ihnen doch etwas aufgefallen sein. Ein Geräusch. Eine Bewegung. Flüchtende Schritte. Alles nicht? Versuchen Sie bitte, sich zu erinnern. Wirklich, Sir. Mir ist nichts aufgefallen. Alles, was ich weiß, habe ich gesagt. Wirklich alles? Ja, wir waren ganz allein auf der Straße. Nur Schatz und ich. Jemand stieß Ihrem Mann ein Messer in den Rücken. Er kann sich nicht in Luft aufgelöst haben. So helfen Sie uns doch. Denken Sie nach. Alice Thompson blieb bei ihrer Aussage. Wensley verzichtete auf ein weiteres Verhör, um sie nicht noch mehr durcheinander zu bringen. Er ließ sich bei seinem Chef melden. Nun, Wensley, sind Sie im Fall Thompson weitergekommen? Ich stehe vor einem Rätsel, Sir. Ich war gerade noch einmal am Tatort. Ich würde sagen, der Mörder hat in einem Hauseingang gewartet. Dann, als Thompson ihm den Rücken zukehrte, stieß er zu. Aber die Frau müsste ihn gesehen haben. Wenn nicht vor, nicht bei der Tat, so doch danach. Sie vergessen, Inspektor, dass sie unter der Einwirkung eines plötzlichen Schocks stand. Vielleicht hat sie den Täter gesehen, nur sie erinnert sich nicht mehr. Sie hat Zeit genug gehabt, darüber nachzudenken. Wollen Sie damit sagen, dass sie jemand deckt? Entweder sie spricht die Wahrheit, Sir, dann scheidet sie aus dem Spiel aus. Wenn sie uns aber anlügt, dann ist sie genauso schuldig wie derjenige, der die Tat ausgeführt hat. Ich würde gerne auch diese Seite noch einmal untersuchen. Wieder und wieder studierte Wensley die Akte Thompson. Charles Thompson, 35 Jahre, Angestellter in einer Reederei, nicht vorbestraft. Alice Thompson, 29 Jahre, Buchhalter in einer Mehlgroßhandlung, seit 7 Jahren kinderlos verheiratet. Anlage zur Akte Thompson, Tatindizien, keine. Wensley verhörte die Verwandten und Bekannten der Thompsons. Aus allem ergab sich das Bild eines glücklich verheirateten Paares. Auch davon, dass Thompson Feinde gehabt hätte, war nichts bekannt. Thompson war ein fleißiger und gewissenhafter Arbeiter. Seine Kollegen bestätigten ihm, dass er ihnen ein guter Kamerad war. Schließlich blieb auf Wensleys Liste nur noch ein Name übrig. Der von Charles Thompsons Bruder. Also, auch Sie können mir nicht sagen, ob Ihr Bruder Feinde gehabt hat. Charles und Feinde? Nein, Inspektor. Charles war kein Mensch, der sich Feinde machte. Er wollte seine Ruhe haben. Er gab nach, wenn es darauf ankam? So kann man es auch sagen. Er war etwas labil, verstehen Sie? Etwas schwach. Kein ausgeprägter Charakter. Selbst seiner Frau ließ er einiges durchgehen. So, das tat er also. Was zum Beispiel? Ich glaube, Inspektor, das gehört wirklich nicht zum Thema. Mr. Thompson, ich versuche mir ein Bild von Ihrem Bruder zu machen. Daher muss ich Sie schon bitten, mir nicht zu verschweigen. Ja. Also, was war mit der Frau? So genau weiß ich's nicht. Sie hat mal ein Zimmer vermietet an einen Mann. Möglicherweise ist zwischen ihm und Alice was gewesen. Hm. Ich kann es ja nicht beschwören, aber ich bin sicher, dass es so gewesen ist. Hm. Charles muss es übrigens auch gewusst haben. Als ich ihn daraufhin ansprach, wich er mir aus. Er sagte, wäre ja nichts Ernstes. Und so weiter. Ich verstehe. Er hat gegen diesen Untermieter nichts unternommen. Gar nichts. Der Kerl ist dann von selbst gegangen. Ich glaube, er hat ein Schiff gefunden, fährt jetzt wieder zur See. Wissen Sie vielleicht noch, wie der Mann hieß? Wie der Mann hieß? Ach, warten Sie. Waren Sie irgendwas mit Waters? Black Waters? Nein, so nicht. Doch, ich hab's. Bywaters ist sein Name. Bywaters. Das war immerhin eine Spur, der sich nachzugehen lohnte. Vielmehr, in diesem Fall war es die einzige Spur überhaupt. Wensley wollte nichts unversucht lassen. Er schickte seine Beamten in den Hafen und ließ auf den dort liegenden Schiffen nach einem Seemann Bywaters forschen. Ja? Na, Sergeant, was gibt's Neues? Sir, wir haben ihn. Bywaters? Ja, er ist Steward auf der Queen Anne. Das Schiff geht morgen in See. Wenn Sie etwas für ihn wollen, Sir, müssen Sie sich beeilen. Wo ist er jetzt? Ich habe ihn im Vorzimmer gelassen, Sir. Na, bringen Sie ihn herein. Jawohl. Sergeant? Ja? Haben Sie eigentlich festgestellt, wann die Queen Anne im Hafen festgemacht hat? Vor 4 Tagen, Sir. Und der Mord ereignete sich... Vor 3 Tagen. Ja. Bringen Sie diesen Bywaters herein. Sofort. Mr. Bywaters, kommen Sie herein. Ich bin Ihr Mann, Sir. Alles gut. Sie sind Mr. Bywaters? Ja, Sir. Ich habe Sie hierher gebeten, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Hergebeten? Das kam mir eher wie eine Verhaftung vor. Von einer Verhaftung kann keine Rede sein. Was ich von Ihnen wissen möchte, in welcher Beziehung standen Sie zu Alice Thompson? Zu den Thompsons? Naja, da hatte ich mein Zimmer. Es gab gerade kein Schiff für mich und irgendwo musste ich ja bleiben. Ich habe nach Alice Thompson gefragt, Mr. Bywaters. Waren Sie mit ihr befreundet? Befreundet, das ist ein bisschen viel gesagt. Wir waren Jugendfreunde. Was haben Sie eigentlich in der Mordnacht getan? Ich habe mich amüsiert, Kneipen und so. Wie das so ist, wenn man von einer langen Reise kommt. Dann können Sie mir diese Kneipen nennen? Oder darauf habe ich nicht geachtet. Sie haben also kein Alibi. Alibi? Wieso brauche ich ein Alibi? Also gut, lassen wir das. Wann erfuhren Sie von dem Mord? Am nächsten Morgen doch. Stand doch in allen Zeitungen. Haben Sie daraufhin Alice Thompson aufgesucht? Ich? Es lag doch nahe, eine Jugendfreundin, Sie hatten dort einmal gewohnt. Nee, wieso? Warum sollte ich das? Na, dann danke ich Ihnen für diese Unterredung, Mr. Bywaters. Ich kann gehen? Na, selbstverständlich. Sergeant? Sir? Ich nehme an, Bywaters steht gleich wieder an Bord. Wir müssen ihm zuvorkommen. Ich brauche einen Wagen. Wensley und der Sergeant fuhren in den Hafen. Wensley bat den Kapitän der Queen Anne um eine Unterredung. Der Sergeant untersuchte derweilen Bywaters Kabine. Was halten Sie von Mr. Bywaters, Captain? Ich kann nichts Nachteiliges sagen. Er ist korrekt, gewissenhaft, zuverlässig. Würden Sie ihn eines Verbrechens für fähig halten? Bywaters? Ach, Der tut doch keiner Fliege was zu Leide. Sagen Sie, wenn Sie mal in Bywaters Kabine kommen. Der Sergeant hatte etwas gefunden. Eine Kassette voller Briefe. Nun, Inspektor, wie sieht Ihr Beweismaterial aus? Haben Sie das Messer in Bywaters Kabine gefunden? Nein, Sir. Blutspuren in den Kleidern? Nein, Sir. Aber vielleicht hören Sie sich das hier einmal an. Ein Brief? Von Alice Thompson an Mr. Bywaters. Geliebter, in Eile ein paar Zeilen. Es hat wieder einmal nicht geklappt. Charles hat sich über den bitteren Geschmack beklagt und das Essen stehen gelassen. Ach. Wir müssen uns etwas Besseres einfallen lassen. Wohin wir dann gehen, wenn ich endlich frei bin? Warum nicht nach Südamerika? Die ganze Welt wird uns zu Füßen liegen. Ich warte auf dich, Geliebter, immer deine Alice. Das klingt ja, als hätte Mrs. Thompson versucht, ihren Mann zu vergiften. Und als das daneben ging, trat Bywaters selbst in Aktion. Mit einem Messer. Was steht in den anderen Briefen? Mehr oder minder das Gleiche. Meist in Andeutung. Sie sind sich doch klar darüber, Inspektor, dass diese Briefe allein nicht ausreichen, um Anklage gegen die beiden zu erheben. Mrs. Thompson hat sich nicht festgelegt darin. Sie wird eine harmlose Erklärung liefern und das Gericht wird sie freisprechen müssen. Jedenfalls werde ich mir jetzt Mrs. Thompson noch einmal vornehmen, Sir. Gut, tun Sie das. Haben Sie Bywaters schon festgenommen? Er wurde vor 15 Minuten eingeliefert. Ich will versuchen, beide gegeneinander auszuspielen. Vielleicht bekommen wir so ein Geständnis. Inspektor Wensley ließ Mrs. Thompson festnehmen und in sein Büro bringen. Da es außer den Briefen keine Indizien gab, musste er sie zum Sprechen bringen. Noch hatte er keineswegs gewonnen. Sie geben also zu, dass Ihre Ehe unglücklich war, dass Sie frei sein wollten. Ja, aber... Ihr Mann aber verweigerte Ihnen die Scheidung. Da beschlossen Sie, ihn aus dem Wege zu räumen. Das ist nicht wahr. Ich wollte die Scheidung, weiter nichts. Warum? Wegen Bywaters? Weil Sie mit ihm ein Verhältnis hatten. Ich habe ihn geliebt, ja. Das ist nicht wahr, dass wir meinen Mann umbringen wollten. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Und Ihre Briefe, Mrs. Thompson? Darin machen Sie gewisse Andeutungen. Ich weiß von keinen Andeutungen. Ich habe die Briefe bei mir. Ich kann sie Ihnen vorlesen. Ich will nichts mehr davon hören. Ich verlange, dass mein Anwalt hierher kommt. Sie wollen mich hereinlegen. So ging es Stunde um Stunde. Mrs. Thompsons Anwalt erschien. Ihre Freilassung war nur noch eine Frage der Zeit. Es war unmöglich, sie festzunageln. Da versuchte es Wensley mit einem psychologischen Schock. Also gut, Mrs. Thompson. Dann will ich Ihnen jetzt mal etwas zeigen. Passen Sie gut auf. Nun? Harry! Es ist gut, Sergeant. Sie können den Mann wieder abführen. Mr. Bywaters hat bereits gestanden, Mrs. Thompson. Harry hat gestanden? Ja. Mein Gott, er hat es getan, ja. Aber ich schwöre, ich habe nichts davon gewusst. Er hat es heimlich getan, ohne mir was zu sagen. Ich habe es nicht gewollt. Ich habe es nicht gewollt. Als Wensley mit Mrs. Thompson fertig war, ließ er sich Bywaters vorführen und verlas ihm das Protokoll. Bywaters zeigte sich beeindruckt. All right, Inspektor. Hat keinen Sinn, Ihnen noch länger was vorzumachen. Ich bin's gewesen. Aber sie hat wirklich nichts davon gewusst. Und genau das kaufe ich Ihnen nicht ab, Mr. Bywaters. Sie hat es gewusst. Es war Ihr Plan. Sie selbst waren nur das Werkzeug für eine Tat, die Mrs. Thompson ersonnen hatte. Inspektor, ich schwöre Ihnen, sie hat Sorgen wirklich... Sorgen Sie das vor Gericht, Bywaters, wenn Sie damit durchkommen. Für mich ist der Fall erledigt. Die britische Öffentlichkeit reagierte mit einem Sturm der Entrüstung. Die Presse nannte Mrs. Thompson einen Teufel in Menschengestalt. Bywaters schützte sie auch vor Gericht. Er blieb bei seiner Aussage. Er allein hätte die Tat vorbereitet und durchgeführt. Alice Thompson träfe keine Schuld. Mittlerweile hatte man die Leiche des Ermordeten wieder ausgegraben und obduziert. Das Resultat? Keine Giftspuren. Nun schlug die öffentliche Meinung um. Die Zeitungen wetterten. Wurde Mrs. Thompsons Geständnis erpresst? Wir fordern Rechenschaft. Auch für Bywaters, der sich beharrlich weigerte, Alice Thompson zu belasten, brach die Presse manche Lanze. Umsonst. Die Geschworenen verurteilten sowohl Mrs. Thompson wie auch Harry Bywaters zum Tode. Doch in England hat sich das Gerücht gehalten, dass hier zwei Unschuldige den Weg zum Galgen antreten mussten. Man argumentiert mit dem Umstand, dass die Polizei die Mordwaffe niemals gefunden hätte. Das stimmt. Aber andererseits gibt es ein unterschriebenes Geständnis von Bywaters, in dem er zugibt, das Messer nach der Tat in die Themse geworfen zu haben. Chicago Tribune. Wie wir soeben erfahren, ist der bekannte Großindustrielle George White vor 2 Tagen von bisher unbekannten Tätern entführt worden. Über die Höhe des Lösegeldes, das für seine Freigabe verlangt wird, ist noch nichts bekannt. Mrs. White lehnt es ab, sich hierzu zu äußern. Kidnapping, Entführung. In Europa verhältnismäßig selten. Gilt in den USA seit dem Raub des Lindbergh-Babys als Kapitalverbrechen. In den meisten Bundesstaaten steht darauf die Todesstrafe. Das gilt auch für den Fall, dass die entführte Person wieder freigegeben wird. Nicht immer gelingt die Aufklärung dieser Verbrechen. Im Fall White jedoch gelang dem FBI ein Meisterstück. Nur mal der Reihe nach, Mrs. White. Wenn Sie sich nicht zusammennehmen, kommen wir nicht weiter. Wie erfuhren Sie, dass Ihr Mann entführt worden ist? Jemand rief mich an, spät am Abend. Irgendein Mann, der hat's mir gesagt. Was hat er Ihnen gesagt, Mrs. White? Er hat gesagt, dass George, mein Mann, in sicherem Gewahrsam gehalten wird und erst wieder freikommt, wenn ich bezahlt habe. Was hat er verlangt? Das hat er nicht gesagt. Über die Höhe des Lösegeldes, sagt er, würde man mich noch benachrichtigen. Mr. Beats, glauben Sie, dass man George freilassen wird, wenn ich bezahle? Sie sind also bereit zu zahlen? Ja, selbstverständlich werde ich zahlen. Was glauben Sie denn? Auf das Geld kommt es doch in so einem Moment nicht an. Ich denke nur an George. Wenn ich die Bande verärgere, bringen Sie ihn um. Leider, Mrs. White, lehrt uns die Erfahrung, dass die Zahlung des verlangten Lösegeldes keine Garantie darstellt. Aber gut, ich respektiere Ihren Willen, zahlen Sie. Ich werde mich vorläufig zurückhalten und erst eingreifen, wenn Ihr Mann wieder auftaucht oder aber, wenn wir die Hoffnung aufgeben müssen. Ich danke Ihnen, Mr. Beats. Mrs. White, halt. Ja? Noch eins. Ich stelle eine Bedingung. Sie halten mich auf dem Laufenden über alles, was geschieht. Ich nehme an, man wird sich noch heute wieder mit Ihnen in Verbindung setzen. Lassen Sie mich wissen, was dabei gesprochen wird. Beats war so gut wie überzeugt davon, dass George White nicht mehr lebend zurückkehren würde. Nur selten gaben Kidnapper ihre Opfer wieder frei. Doch diesmal hatte Beats falsch kalkuliert. Hallo? Sind Sie es, Mr. Beats? Hier spricht Lorna White. Ich höre, Mrs. White. Wissen Sie schon Näheres? Ja, ich bin wieder angerufen worden. Die Bande verlangt $200,000 in kleinen Scheinen. Hey. Ich bin damit einverstanden, aber ich habe eine Bedingung gestellt. Ja? Ich habe verlangt, dass George selbst die Anweisung unterschreibt. Die Bande bekommt das Geld erst, wenn ich seine Unterschrift hier habe. Das war sehr klug von Ihnen, Mrs. White. Auf jeden Fall, wenn wir so erfahren, ob Ihr Mann noch am Leben ist. Das Geld wird bei mir abgeholt. Ich habe es mir bereits von der Bank besorgt. In Ordnung, Mrs. White, ich werde da sein. Bitte nicht, Mr. Beats. Wieso? Unternehmen Sie, was Sie wollen, sobald mein Mann wieder zurück ist. Aber bis dahin möchte ich Sie bitten, sich zurückzuhalten. Naja, also gut, Miss White, aber nur, wenn Sie sich die Nummern der Scheine notieren. Beats war diese Situation nicht unbekannt. Fast immer weigerten sich die Angehörigen der Opfer, die Hilfe der Polizei in Anspruch zu nehmen. Beats hatte Verständnis dafür. Andererseits musste er eine brauchbare Spur haben, um die Kidnapper zu fassen. Einen Tag später wurde er wieder angerufen. Hallo? Hier spricht George White. Es wird Sie interessieren, dass ich wieder frei bin, Mr. Beats. Na, gratuliere, Mr. White. Ja, danke. Offen gesagt, ich habe gar nicht damit gerechnet. Sind Sie bereit, etwas gegen die Bande zu unternehmen? Ja, ich würde gern mein Geld wiedersehen, Mr. Beats. $200,000 sind kein Pappenstiel. Alright, Mr. White, dann können wir ja anfangen. Ist es Ihnen möglich, gleich zu mir ins Büro zu kommen? Ja, ich fahre gleich los. Ausgezeichnet. Das, was George White zu Protokoll gab, war mager genug. Als ich mein Hotel verließ, wurde ich von hinten niedergeschlagen und verlor das Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie lange ich ohnmächtig gewesen bin. Als ich wieder zu mir kam, war ich an Händen und Füßen gefesselt. Man hatte mir die Augen verbunden, sodass ich auch nicht sehen konnte. Mit der Zeit verrutschte das Tuch, sodass ich wenigstens meine Uhr sehen konnte, wenn ich die gebundenen Arme dicht vor mein Gesicht brachte. So weiß ich, dass ich über 4 Tage in Gefangenschaft gewesen bin. Ich wurde gut behandelt und anständig verpflegt. Bald nachdem ich meine Unterschrift unter ein Schriftstück gesetzt hatte, dessen Inhalt mir unbekannt war, wurde ich im Auto fortgeschafft und nach langer Fahrt vor meinem Hause ausgesetzt. Ich habe die Täter nie zu Gesicht bekommen und habe auch keine Ahnung, wo man mich gefangen gehalten hat. Hören wir nun, wie Beats im Gespräch mit George White aus diesen spärlichen, nichtssagenden Angaben eine präzise Tatortbeschreibung machte. Sie wurden also niedergeschlagen und verschleppt. Ja. Ich nehme an, dass man dazu einen Wagen benutzt hat. Und als Sie wieder zu sich kamen, wo befanden Sie sich da? Ich weiß es nicht. Ich konnte doch nichts sehen. Aber hören und fühlen konnten Sie doch. Ich meine, befanden Sie sich im Freien oder in einer Höhle oder in einem Haus? In einem Haus. Gut. Und jetzt, Mr. White, denken Sie mal scharf nach. Wo war dieses Haus? In einer Stadt oder auf dem Lande? Ja, wie kann ich das wissen? Glauben Sie, die Bande hätte mir das erzählt? Nun, Mr. White, ich glaube, ein Mensch hat Ohren zum Hören. Was haben Sie denn gehört? Mr. Beats, Sie sind eine Kanone. Ich beginne zu verstehen. Also, ich würde, wenn ich es mir jetzt recht überlege, sagen, das Haus befand sich auf dem Lande. Auf jeden Fall hat es dort Hühner gegeben. Ich hörte immer die Hähne krähen. Na also, auf dem Lande. Sehen Sie, wir kommen schon weiter. Sie vergessen, Mr. Beats, Amerika ist groß und Hühner gibt es überall. Zugegeben, bisher wissen wir noch nicht sehr viel. Aber eins kommt zum anderen. Nun, ich kann mir schon denken, was Sie jetzt fragen wollen. Nein, die Kerle waren auf der Hut. Ich habe keine Namen gehört. Ist gut, dass Sie mir das sagen, Mr. White, aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Ja. Ich lese hier gerade, dass man Sie anständig verpflegt hat. Was verstehen Sie unter einer anständigen Verpflegung, Mr. White? Nur, es war nicht so gut wie zu Hause, das Essen, aber immerhin. Ein paar Mal hat es sogar frische Erdbeeren gegeben. Frische Erdbeeren? Moment mal, wirklich frische oder tiefgekühlte? Frische, Mr. Beats. Richtige frische Erdbeeren. Das ist interessant. Frische Erdbeeren mitten im Winter. Ist ausgezeichnet, dass Sie mir das gesagt haben. Jetzt wissen wir schon, dass Sie sich zwar auf dem Lande befunden haben, aber auch nicht sehr weit von einer Großstadt entfernt. Denn nur in großen Städten gibt es um diese Jahreszeit frische Erdbeeren. Donnerwetter, Mr. Beats. Darauf wäre ich von allein gar nicht gekommen. Das ist eine Annahme, die nahe liegt. Am besten, Mr. White, Sie erzählen mir alles, was Ihnen aufgefallen ist. Auch die scheinbar geringfügigsten Kleinigkeiten. So ging es Stunde um Stunde. Doch alles, was Mr. White noch zu berichten wusste, bezog sich auf das Innere des Hauses. Und damit konnte Beats recht wenig anfangen. Ihm ging es darum, herauszufinden, in welcher Gegend der Vereinigten Staaten das Haus zu suchen war, in dem man den Millionär gefangen gehalten hatte. Geduldig stellte er immer wieder die gleiche Frage. Was haben Sie sonst noch gehört, Mr. White? Na bitte, versuchen Sie doch, sich zu erinnern. Aber ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Ja, aber vielleicht ist das noch nicht alles, Mr. White. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Denken Sie nach. Na, was ist Ihnen noch aufgefallen? Ich nehme doch an, dass jemand, der mit verbundenen Augen an einem ihm unbekannten Ort festgehalten wird, versucht, sich mit seinen Ohren ein Bild von seiner Umgebung zu machen. Sie haben recht, Mr. Beats, da ist noch was gewesen. Aber ich glaube nicht, dass Sie damit etwas anfangen können. Nur zu, Mr. White, man kann nie wissen. Ich habe Flugzeuge gehört. Zweimal täglich. Aha. Hatten Sie den Eindruck, dass es sich um planmäßige Verkehrsmaschinen handelte? Oh ja, die Maschinen waren sehr regelmäßig. Ich sagte ja schon, dass ich meine Uhr sehen konnte. Die erste Maschine kam immer so gegen 9.30 Uhr und die zweite dann erst am späten Nachmittag. Das war so gegen 17.30 Uhr. Wissen Sie das genau? Doch, das weiß ich genau. Es vertrieb mir etwas die Zeit, auf diese Flugzeuge zu warten. Können Sie mir in diesem Zusammenhang noch etwas sagen, Mr. White? Tja, ich glaube nicht. Oder, warten Sie mal, am letzten Tag, da habe ich die Flugzeuge nicht gehört. Es hat geregnet und vielleicht habe ich sie überhört. Der Regen war ziemlich stark. Beats horchte auf. Er erkannte sofort, dass dies der bedeutsamste Hinweis war. Hier konnte man einhaken. Er machte sich auf den Weg zum Flugplatz. Dort ließ er sich beim Direktor melden. FBI, was kann ich für Sie tun, Mr. Beats? Ich brauche eine Auskunft, und zwar möglichst gleich. Ich werde versuchen, Ihren Wunsch zu erfüllen. Worum geht es denn? Es gibt eine Stadt in den Vereinigten Staaten, die zweimal täglich von planmäßigen Verkehrsmaschinen überflogen wird. Oh, es gibt hunderte solcher Städte, Mr. Beats. Ja, nun, vielleicht auch nicht. Die fraglichen Zeiten sind 9.30 Uhr und 17.30 Uhr. Damit lässt sich schon was anfangen. will versuchen, Ihnen zu helfen. Nehmen Sie Platz, Mr. Beats. Es wird eine Weile dauern. Es dauerte 2 Stunden, bis der Direktor zurückkehrte. Was er mitbrachte, war nicht ganz das, was Beats erhofft hatte. Auf Ihre Frage, Mr. Beats, gibt es viele Antworten. Etwa 10 Linien kommen in Frage und rund 40 größere und kleinere Städte werden zu den fraglichen Zeiten überflogen. Das klingt ja nicht sehr erfreulich für mich. Ja, es ist das, was Sie wissen wollten, Mr. Beats. Da fällt mir noch was ein, Sir. Ich habe Grund zu der Annahme, dass der Ort, den ich meine, am 20. vorigen Monats nicht angeflogen worden ist. Möglicherweise hing das mit einem Unwetter zusammen. Ah, damit können wir allerdings weiterkommen, Mr. Beats. Ich werde das nachprüfen. Beats wartete weiter, doch diesmal in der Gewissheit, dass er seinem Ziel näher kam. Er hatte sich nicht geirrt. Sie haben recht, Mr. Beats. Eine Fluglinie ist an dem betreffenden Tage tatsächlich umgeleitet worden. Und zwar wegen eines Hurrikans. Es handelt sich um die Linie Fort Worth, Amarillo, Texas. Sie sagen umgeleitet, nicht eingestellt. Welche Orte wurden demnach nicht überflogen? In diesem Fall kommt nur eine Stadt in Frage, Paradise in Texas. Nur Paradise wird zu den von Ihnen angegebenen Zeiten überflogen. Aha. An jenem Tag wurde es weder von der Früh- noch von der Nachmittagsmaschine angesteuert. Nun wusste Beats also, auf welche Gegend er seine Suche nach den Entführern konzentrieren musste. Irgendwo auf dem Lande, unweit von Paradise in Texas, hatten sie ihr Hauptquartier. Er begab sich zum Erkennungsdienst. Dort wurden alle Informationen über bereits bekannt gewordene Verbrechen gesammelt. Hallo, Lieutenant. Hallo, Captain. Kann ich was für Sie tun? Ja, ich bearbeite den Fall White, bin hinter seinen Entführern her. Ich habe allen Grund zu glauben, dass Sie in Texas zu suchen sind. Genauer in der Umgebung von Paradise. Was wissen Sie über Paradise? Das werden wir gleich haben, Captain. Ich möchte es nämlich vermeiden, Dankeschön, den ganzen Ort auf den Kopf zu stellen. Ah, da haben wir es schon. Paradise, Texas. Hm. Ja, ich muss Sie enttäuschen, Captain. Von Kidnappern steht hier nichts. Hm, wäre auch zu schön gewesen. Können Sie mir sonst einen Tipp geben, Lieutenant? Nur einen. Die Angehörigen der Kelly-Bande haben sich in die Gegend von Paradise zurückgezogen. Nach ihrer Entlassung aus St. Quentin. Kelly. Ach, richtig. Spezialität Bahnraub. Ich erinnere mich. Die Burschen haben sich in den letzten beiden Jahren ruhig verhalten. Kelly hat die Shannon Farm aufgekauft. Okay, Lieutenant. Ich werde mir diesen Kelly mal vornehmen. Noch am gleichen Tage rief Beats Mr. White an. Ich glaube, ich bin Ihren Entführern auf der Spur, Mr. White. Und Ihren 200.000 Dollars auch. Ist ja großartig, Mr. Beats. Wie haben Sie das fertiggebracht? Na, das erzähle ich Ihnen später. Wir müssen jetzt erstmal eine kleine Reise antreten. Es kann ein paar Tage dauern. Ich schicke Ihnen einen Wagen, ja? Lassen Sie abholen. Okay. Die kleine Reise führte nach Paradise in Texas. Beats mietete einen Wagen und fuhr mit Mr. White hinaus zur Shannon Farm. Da unten liegt Shannons Farm, Mr. White. Ich möchte vermeiden, dass man auf uns aufmerksam wird. Shannons Farm? Das ist mir kein Begriff. Oh doch, Mr. White. Denn dort hat man sie gefangen gehalten. Da? Naja, jetzt, wo Sie mir das sagen, kommt mir das Haus irgendwie bekannt vor. Als man mich hinausbrachte, musste ich ein paar hölzerne Stufen hinabgehen. Ich habe sie gezählt. Es waren genau 5. Ah. Hier, nehmen Sie mal mein Fernglas. Zählen Sie die Stufen, die Sie da unten sehen. Ja, das sind tatsächlich 5. Mr. White, ja? Die Maschine nach Fort Worth ist genau 17.30 Uhr. Genauso hatte ich das Geräusch in der Erinnerung. Sie haben wirklich fabelhafte Arbeit geleistet, Mr. Beats. Die meisten Informationen verdanke ich Ihnen, Mr. White. Fahren wir jetzt zurück nach Paradise. Nach dem Abendessen reden wir mit dem Sheriff. Der Sheriff war alles andere als entzückt, als Beats ihm vortrug, was er von ihm wollte. So, Sie sind sich Ihrer Sache also sicher, Mr. Beats. Es ist kein Irrtum möglich. Aber jetzt sage ich Ihnen mal was. Wenn ich auch nur ein kleiner Sheriff bin, so kenne ich hier doch meine Pappenheimer. Die Kellys sind keine Kidnapper. Tut mir leid, Sheriff, aber ich muss Ihren Kinderglauben erschüttern. Ich werde die Kelly-Bande festnehmen. Hören Sie, Beats, die Kellys haben sich hier höchst anständig betragen. Was früher war, geht mich nichts an. Ich möchte sagen, die Kellys haben Sie ganz hübsch an der Nase rumgeführt, Sheriff. Aber was ist, bekomme ich nun Ihre Unterstützung oder nicht? Nein. Okay, Sheriff. Dann telefoniere ich mit Washington und in genau 5 Minuten sind Sie Sheriff gewesen. Also gut, Mister, Sie können mit mir rechnen. Aber ich sage Ihnen, Sie werden sich mächtig blamieren. Das lassen Sie ruhig meine Sorge sein, Sheriff. Heute Nacht umstellen wir die Shannon Farm. Und wenn's hell wird, kaufe ich mir die Burschen. Beats übernahm das Kommando. Die örtlichen Polizeikräfte umstellten in der Dunkelheit das Haus. Beats wartete bis zur Dämmerung. Dann schlug er zu. Achtung, Achtung! Hier spricht Captain Beats vom FBI. Wir haben das Haus umstellt, Kelly. Leisten Sie keinen Widerstand, sondern kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Ich wiederhole. Wir haben das Haus umstellt. Kommen Sie heraus und ergeben Sie sich. Sie haben 1 Minute Zeit. Na dann, los, Leute, stürmt die Bude! Nach kurzem Kampf wurde die Shannon Farm gestürmt. Doch Kelly selbst hatte sich rechtzeitig abgesetzt. Nur 2 Angehörige seiner Bande, ein Mann und eine Frau, konnten festgenommen werden. Also raus mit der Sprache, Miss. Wo ist Kelly? Der? Warum fragen Sie nicht selbst? Bei Gelegenheit werde ich das tun. Heute aber will ich's von Ihnen wissen. Ne? Wo steht Kelly? Wenn er nicht hier ist, muss er wohl woanders sein. Alright, wie Sie wollen. Was hat das alles überhaupt zu bedeuten? Wir sind friedliche Bürger. Mitten in der Nacht wird man überfallen. Klar, dass man zurückschießt. Mr. White, kommen Sie doch mal bitte her. Erkennen Sie diese Frau? Ich erkenne ihre Stimme. Sie brachte mir immer das Essen. Danke, das genügt. Sheriff, führen Sie diese Frau ab, aber legen Sie ihr Handschellen an. Okay, Captain. Um mich vor Gericht zu stellen, brauchen Sie schon bessere Beweise, Sie lächerlicher Gartenzwerg. Eins nach dem anderen, Miss. Na los, Sheriff, worauf warten Sie noch? Beats fand auch den endgültigen Beweis. Im Garten vergraben lagen $75.000. Die Nummern der Scheine stimmten mit der Liste überein, die Mrs. White ihm gegeben hatte. Nun galt es nur noch, Kelly selbst zu fangen. Über Polizeifunk ging sein Steckbrief an alle Polizeistationen. Er hatte keine Chance mehr, davonzukommen. In Memphis konnte er gestellt und nach kurzem Feuergefecht überwältigt werden. Beats hatte seine Arbeit getan. Die Kidnapper waren dingfest gemacht worden. Alles andere lag nun bei den Geschworenen. Chicago Tribune. Lebenslänglich für die Kelly-Bande. Vor 1 Stunde wurden die Angehörigen der Kelly-Bande, die vor 4 Monaten den Großindustriellen George White entführt und es nach Zahlung von $200.000 Lösegeld wieder freigelassen hatten, von den Geschworenen für schuldig gesprochen. Die Angeklagten entgingen der Todesstrafe und wurden nur jeweils zu 99 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ein Fall, der die Weltöffentlichkeit in Atem hielt, begann am 5. Oktober 1949. An diesem Tag läutete in einem Londoner Polizeirevier das Telefon. Der Wachhabende nahm den Hörer ab. Polizeirevier Albany Street. Hier spricht Ali Arumuri. Wer ist da? Ali Arumuri. Hören Sie, ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Sprechen Sie langsam, damit ich mitschreiben kann. Wen wollen Sie als vermisst melden? Es handelt sich um meinen Schwager, Stanley Setti. Er ist seit gestern verschwunden. Haben Sie schon darüber nachgedacht, Sir, dass es hierfür möglicherweise auch eine ganz harmlose Erklärung geben kann? Völlig ausgeschlossen. Mr. Setti muss etwas zugestoßen sein. Sonst hätte er sich längst gemeldet. Dann darf ich Sie jetzt wohl um die näheren Angaben bitten, Sir. Er ist Automobilhändler. Automobilhändler? Und ich weiß, dass er gestern einen ausländischen Wagen verkauft hat. Ausländischen Wagen? Er muss über 1000 Pfund bei sich gehabt haben. Das war für die nächsten zwei Wochen so ziemlich alles, was zum Fall Setti bekannt wurde. Zwar konnte ermittelt werden, an wen er den Wagen verkauft hatte. Zwar konnte festgestellt werden, dass er am Tage seines Verschwindens genau 1005 Pfund bei sich trug, in Form von 201 5-Pfund-Noten, deren Nummern bekannt waren. Aber wohin er dann gefahren, was aus ihm geworden war, blieb ein Geheimnis. Die Polizisten mutmaßten, Setti wäre freiwillig untergetaucht. Und als Grund für diese Behauptung zitierten sie die Möglichkeit eines ehelichen Konflikts. Noch deutete nichts darauf hin, dass hier ein Verbrechen verübt worden war. Doch am 21. Oktober nahm der Fall des vermissten Automobilhändlers plötzlich eine Wendung. Beim Chef der Gendarmerie von Chelmsford in der Grafschaft Essex meldete sich ein Entenjäger namens Sidney Tiffin, um eine Aussage zu machen. Das ist nicht möglich, das lasse ich mir nicht gefallen. Nun mal mit der Ruhe, Mr. Tiffin. Nehmen Sie sich bitte zusammen. Also, wo und wann haben Sie was gefunden? Draußen, im Wattenmeer, beim Entenschießen. Es trieb auf dem Wasser. Was trieb auf dem Wasser, Mr. Tiffin? Der Tote. Das heißt, es war nicht ein ganzer Tote. Man muss ihn umgebracht haben. Und nun, nicht jeder Tote, den man aus dem Meer fischt, ist ermordet worden. Aber dieser wurde ermordet. Ich habe seine Hände gesehen. Sie sind auf dem Rücken zusammengebunden. Zusammengebunden? Ja. Wo haben Sie den Toten jetzt? Unten im Boot, Sir. Es war gar nicht so einfach, ihn an Bord zu bekommen. Bringen Sie mich bitte zum Boot, Mr. Tiffin. Ja, sofort. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie gleich zu mir gekommen sind. Bitte, bitte. Der Fund des Entenjägers Tiffin wurde nach London ins gerichtsmedizinische Laboratorium geschickt. Der Befund lautete: Der Tod wurde herbeigeführt durch mehrere Stiche in die Herzgegend. Als Instrument hat ein zweischneidiges Messer mit langer, schmaler Klinge gedient. Bemerkenswert sind die zahlreichen Brüche der Knochenstruktur, wie Wirbelsäule und Rippen. Brüche dieser Art werden meist hervorgerufen durch einen Absturz aus großer Höhe. Die genaue Todeszeit lässt sich nur sehr ungenau bestimmen. Keinesfalls liegt sie mehr als 3 Wochen zurück und keinesfalls lässt sie sich früher als 1 Woche datieren. Nun meldete sich der Erkennungsdienst. Der Tote wurde identifiziert als Stanley Setti, Automobilhändler. 1928 wegen Betruges vorbestraft und seit dieser Zeit in unserer Kartei geführt. Damit war die Polizei der Grafschaft Essex für diesen Fall nicht mehr zuständig. Die Akte wurde an Scotland Yard übergeben. Nun, Barry, haben Sie sich mit dem Fall Setti befasst? Eine üble Sache, Sir. Erst wird er als vermisst gemeldet, dann findet man einen Teil seiner Leiche, dann stellt man fest, dass er ermordet wurde. Und schließlich sind es wieder wir vom Yard, die diese Nuss knacken sollen. Hm. Welche Gedanken haben Sie sich über die Sache schon gemacht, Inspektor? Ich habe mit seiner Frau und seinem Schwager gesprochen. Sie sind völlig ahnungslos. Und worauf tippen Sie? Raubmord? 1000 Pfund sind kein Pappenstiel, Sir. Aber diese Erklärung gefällt mir nicht. Es könnte auch ein Racheakt sein. Was mir Kopfzerbrechen bereitet, die zahlreichen Knochenbrüche. Es ist von einem Sturz aus großer Höhe die Rede. Trotzdem aber hat man den Toten draußen im Wattenmeer gefunden. Das ist ein Widerspruch. Vielleicht auch nicht, Sir. Bisher gingen alle unsere Ermittlungen von der Annahme aus, dass Setti von einem Boot oder einem Schiff aus ins Meer geworfen wurde. Angenommen aber, er wurde aus einem Flugzeug gestürzt. Das würde dann auch die Knochenbrüche erklären. Nicht schlecht, Barry. Versuchen Sie es doch mal von dieser Seite. Vielleicht bekommen wir so eine Spur. Inspektor Barry begann seine Ermittlungen. Vor allem nahm er sich die Flugplätze vor. Er verhörte die Sportflieger und die Verleiher von Privatmaschinen. Lange Zeit ohne Ergebnis. Schließlich aber stieß er in Elstree auf einen Mann, der zugab, am 5. Oktober eine Ostermaschine vermietet zu haben. Hören Sie mal, was ist denn dabei? Darf man seine Flugzeuge etwa nicht mehr vermieten? Mich interessiert nur, an wen Sie Ihre Maschine vermietet haben, Sir. An einen Bekannten. Er heißt Hume. Seine Adresse habe ich im Büro. Wann ist er weggeflogen? Am Nachmittag, so gegen 5. Und wohin? Er wollte nach South End. Sie können es feststellen, er ist da gewesen. Irgendetwas stimmte mit der Zündung nicht und so ist er von South End mit der Bahn zurückgekommen. Am nächsten Tag ist er dann wieder hingefahren und hat mir die Maschine zurückgebracht. Das ist doch nicht verboten. An dem Tag, an dem dieser Hume die Maschine mietete, wer war da der Mechaniker vom Dienst? Jenkins. Sie wissen das genau? Natürlich weiß ich das genau. Ich habe nur Jenkins als Mechaniker. Noch war der Inspektor weit davon entfernt, einen bestimmten Verdacht zu hegen. Die Fragen, die er stellte, waren reine Routinefragen. Ähnlich klingende Fragen hatte er in der letzten Zeit schon oft gestellt. Trotzdem, er holte sich den Mechaniker Jenkins in sein Büro. Zigarette, Mr. Jenkins? Danke, Sir. Nichtraucher. Ich habe gerade mit Ihrem Chef gesprochen. Er sagt, Sie haben am 5. Oktober für Mr. Hume die Maschine klargemacht. Das stimmt, Sir. Waren Sie dabei, als Mr. Hume die Maschine bestieg? Aber ja doch. Ich musste doch den Propeller anwerfen. Wie ging das vor sich? Ich meine, ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen, als Mr. Hume die Maschine bestieg? Aufgefallen? Nein. Er kam mit seinem Wagen vorgefahren, stieg in die Maschine und flog los. Denken Sie jetzt mal genau nach, Mr. Jenkins. Hatte Mr. Hume vielleicht etwas bei sich? Ein Paket, eine Tasche, einen Koffer? Oh ja, Sir. Jetzt, wo Sie mich fragen, fällt es mir wieder ein. Er trug ein Paket. Wie sah das Paket aus? Es war ziemlich groß, Sir, und schwer schien es mir auch zu sein. Wie war es verpackt? In Packpapier. Und mit diesem Paket ist Mr. Hume dann fortgeflogen? Ja, Sir. Ich danke Ihnen, Mr. Jenkins. Diese Spur erschien Inspektor Barry bedeutsam genug, um sie weiter zu verfolgen. Sie mochte im Sande verlaufen, aber darauf musste man es ankommen lassen. Das Paket, das dieser Mr. Hume ins Flugzeug geschafft hatte, konnte sich als völlig harmlos herausstellen. Vorsichtshalber aber wollte Barry sich Gewissheit verschaffen. Er rief von einer Telefonzelle aus im Hauptquartier an. Hallo? Inspektor Barry am Apparat, Sir. Möglicherweise habe ich eine Spur gefunden. Gratuliere, Barry. Was haben Sie jetzt vor? Mit Ihrer Erlaubnis werde ich jetzt nach South End fahren und dort noch einige Erkundigungen einziehen, bevor ich zu Ihnen komme. Einverstanden, Barry. Rufen Sie mich von dort an, sobald Sie Näheres wissen. Okay, Sir. Inspektor Barry fuhr nach South End und ließ sich auf dem Flugplatz die Liste der Flugzeuge zeigen, die am 5. Oktober gelandet waren. Mr. Hume war tatsächlich dort gewesen. Inspektor Barry befragte das Bodenpersonal. Ja, Sir, ich war dabei, als Mr. Hume die Maschine verließ. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass er ein Paket auslud und forttrug? Ein Paket? Nein, Sir, er hatte nichts bei sich. Wissen Sie das genau? Aber ja doch, ich half ihm ja beim Aussteigen. Hatten Sie nachher Gelegenheit, sich die Maschine anzusehen? Klar, Sir, ich musste sie ja zum Hänger rollen. Haben Sie in der Maschine irgendwelche Pakete gesehen? Nicht, dass ich wüsste, Sir. Denken Sie nach. Es ist wichtig. Wenn da was gelegen hätte, wäre es mir aufgefallen. Doch, Sir, jetzt erinnere ich mich. Die Maschine war leer. Kein Irrtum möglich? Kein Irrtum möglich, Sir. Wenn Sie außer dieser Beobachtung noch irgendetwas auf Lager haben, was Ihnen jetzt nicht einfallen will, dann rufen Sie mich im Hotel an. Sie können mich jederzeit dort erreichen. Hier ist meine Karte. Nun wusste Inspektor Barry, dass seine Ahnung ihn nicht getäuscht hatte. Zwischen Aufstieg und Landung war das Paket verschwunden. Was hatte es enthalten? Teile von Stanley Settys Leiche? Barry war davon überzeugt. Aber das Verschwinden des Pakets allein war noch kein ausreichender Beweis. Immerhin verdichtete sich Barrys Verdacht noch weiter, als ihn der Mechaniker spät am Abend anrief. Inspektor Barry? Hallo? Hier ist Dreck vom Bodenpersonal, Sir. Sie haben gesagt, ich soll Sie anrufen, wenn mir noch was einfällt. Ach, Sie sind's. Worum geht's denn? Ich habe über das Paket nachgedacht. Da ist mir eine Sache eingefallen. Vielleicht interessiert es Sie ja. Ich höre. Ich habe Sie nicht angelogen, Sir. Als Mr. Hume hier ankam, hatte er wirklich nichts bei sich. Aber am nächsten Tag, als er mit einem Taxi hier vorfuhr, um die Maschine wieder abzuholen, da hat er ein Paket bei sich gehabt. Er ist damit weggeflogen. Ausgezeichnet. Sagen Sie mir, wo ich Sie erreichen kann. Ich komme sofort zu Ihnen. Inspektor Barry machte den Taxifahrer ausfindig, der Hume zum Flugplatz von South End gebracht hatte. Auch der erinnerte sich, ein Paket bei Hume gesehen zu haben. Barry fuhr wieder nach Elstree, seinem Ausgangspunkt, und befragte noch einmal den Mechaniker Jenkins. Das Resultat? Als Hume die geliehene Maschine ablieferte, hatte er kein Gepäck bei sich gehabt. Das bedeutete, dass Hume zwei Flüge unternommen hatte und bei jedem Flug hatte er sich eines Paketes entledigt. Sir, das sind die Indizien, die wir in der Hand haben. Was schlagen Sie vor? Haben Sie über Hume selbst was herausgefunden? Ehemaliger Militärflieger, nicht vorbestraft. Er steckte in finanziellen Schwierigkeiten. Ich werde dafür sorgen, dass man Ihnen einen Haftbefehl ausstellt, Inspektor. Es ist wohl an der Zeit, dass wir diesem Mr. Hume persönlich auf den Zahn fühlen. Hume wurde festgenommen und in das Büro von Inspektor Barry gebracht. Dort beschuldigte man ihn des Mordes an Stanley Setti. Er leugnete. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden, Inspektor. Ich kenne keinen Stanley Setti. Streiten Sie etwa auch ab, dass Sie die beiden Flüge unternommen haben, Mr. Hume? Warum sollte ich denn das abstreiten? Mein Flugschein ist in Ordnung. Was haben Sie mit den beiden Paketen gemacht, die Sie an Bord hatten? Was für Pakete? Beide Male bestiegen Sie die Maschine mit einem Paket und beide Male verließen Sie die Maschine mit leeren Händen. Ich weiß von keinen Paketen. Merkwürdig, dass die Zeugen das Gegenteil behaupten, Mr. Hume. Ja, vielleicht sind diese Zeugen von Ihnen präpariert. Ich kann mich ja nicht wehren. Mr. Hume, ein offenes Geständnis könnte Ihre Lage nur erleichtern. Also, was enthielten diese Pakete und wo sind sie geblieben? Ich weiß von keinen Paketen. Aber Sie hatten diese Pakete an Bord. Ich hatte keine Pakete an Bord, ich kenne keinen Stanley Setti, ich weiß überhaupt von nichts. Die Beamten von Scotland Yard hatten noch 12 Stunden Zeit, um weiteres Belastungsmaterial gegen Hume herbeizuschaffen. Gelang ihnen dies nicht, musste Hume automatisch auf freien Fuß gesetzt werden. Inspektor Barry brach die Vernehmung ab. Zusammen mit ein paar Spezialisten für Spurensicherung fuhr er zu Humes Wohnung. Mrs. Hume erklärte, von nichts eine Ahnung zu haben. Der Inspektor nahm sich die Wohnung vor, Zoll für Zoll. Als das getan war, setzte er das Verhör fort. Nun mal raus mit der Sprache, Mr. Hume. Was hat es mit den Blutflecken in Ihrem Teppich auf sich? Blutflecken? Was denn für Blutflecken? Der Teppich ist vor 3 Tagen erst aus der Reinigung gekommen. Wir haben das nachgeprüft. Das Blut konnte zwar nicht restlos daraus entfernt werden, aber es ist uns leider nicht mehr möglich, die Blutgruppe zu bestimmen. Was wollen Sie dann von mir? Sie sagen ja selbst, dass das kein Beweis ist. Vielleicht hatte ich Nasenbluten. Wollen Sie, dass ich das beschwöre? All right, ich schwöre, dass ich Nasenbluten hatte. Wir wissen, dass es sich anders verhält, Mr. Hume. Auch in den Fußbodenritzen unterhalb des Teppichs sind Blutspuren gefunden worden. Die haben Sie offenbar übersehen. Zufällig stimmt deren Blutgruppe mit der des ermordeten Stanley Setti überein. Wie erklären Sie mir das? Ich brauche Ihnen gar nichts zu erklären. Am 22. Oktober kauften Sie in einem Geschäft in West End ein Telefonbuch und bezahlten mit einer 5-Pfund-Note. Das ist doch nicht verboten. Zufällig hat sich die Verkäuferin die Nummer dieser Note notiert. Der Schein, mit dem Sie bezahlt haben, stammt aus dem Besitz des Ermordeten. Leugnen Sie noch immer, etwas mit der Sache zu tun zu haben? All right, Inspektor. Ich gib's auf. Ich will die Wahrheit sagen. Hier, nehmen Sie eine Zigarette. Und jetzt fangen Sie an. Ich höre. Mr. Hume legte ein Geständnis ab. Es war nicht ganz das, was Inspektor Barry erhofft hatte. Aber Hume blieb diesmal unerschütterlich und ließ sich nicht aufs Glatteis führen. Hier der wesentlichste Auszug aus seiner Aussage. Am 20. September abends wurde ich in meinem Büro von 2 Männern aufgesucht, die sich Mac und Green nannten. Sie schlugen mir ein Geschäft vor. Für 50 Pfund sollte ich ein Paket, das sie mir aushändigen wollten, vom Flugzeug aus ins Meer werfen. Auf meine Frage, was denn das Paket enthalte, sagten sie mir, es enthielt eine Druckerpresse, mit dem man früher falsche Benzingutscheine gedruckt hätte. Ich war mit den Bedingungen einverstanden, schaffte das Paket in meine Wohnung, wo es über Nacht blieb, und warf es am nächsten Tag vom Flugzeug aus, etwa 5 Meilen vor der Küste, ins Meer. Als ich nach Hause zurückkehrte, traf ich den Mann vor, der sich mir als Mac vorgestellt hatte. Er wollte, dass ich noch ein Paket ins Meer werfen sollte, und diesmal bot er mir 100 Pfund für diesen Dienst. Er hat mir das Paket dann selbst in die Wohnung gebracht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Am anderen Tag habe ich dann dieses Paket nach Southend gefahren, wo das Flugzeug stand, und habe es nach kurzem Flug ebenfalls ins Meer geworfen. Von seinem Inhalt habe ich mich nicht überzeugt. Erst als ich wieder zu Hause war, fand ich die Blutspuren auf dem Teppich, wo das Paket gelegen hatte, und schöpfte Verdacht. Dann stellte ich fest, dass die Nummern der Geldscheine, mit denen man mich bezahlt hatte, identisch waren mit denen, die von der Polizei im Fall Stanley Setti bekannt gegeben worden waren, und bekam es mit der Angst zu tun. Soweit Humes Version. Mittlerweile hatte die Polizei auch Settis Wagen wiedergefunden, Er wurde auf Fingerabdrücke untersucht. Humes Abdrücke waren nicht dabei. Scotland Yard stand vor einem schwierigen Problem. Humes Aussage war wenig glaubwürdig, aber es fehlte an Beweismaterial, um sie zu entkräften. Bei ihm endete die Spur. Es gab nichts als Indizien. Und gegen diese Indizien stand Humes Aussage, die er nur noch in wenigen Punkten geringfügig korrigierte. Sie haben einwandfreie Arbeit geleistet, Inspektor. Mein Kompliment. Wenn wir nicht weiterkommen, ist es nicht Ihre Schuld. Sir, es besteht kein Zweifel, dass Hume lügt. Er muss genau gewusst haben, was diese Pakete enthielten. Und ich möchte wetten, in seiner Wohnung wurde Settys Leiche präpariert. Nur beweisen kann ich das nicht. Überlassen Sie das Urteil dem Gericht, Barry. Wir haben das fast Unmögliche möglich gemacht. Vollkommenheit kann keiner von uns erwarten. Bis zur letzten Stunde waren die Beamten von Scotland Yard damit beschäftigt, weiteres Beweismaterial gegen Hume herbeizuschaffen. Aber es reichte nicht aus, um ihn des Mordes zu überführen. Man klagte ihn lediglich der Mittäterschaft an und nach einer 2,5-stündigen Beratung sprachen ihn die Geschworenen in diesem Punkt für schuldig. Das Urteil lautete auf 12 Jahre Zuchthaus. Eine englische Zeitung kommentierte dieses Urteil so: Ein Mittäter wanderte ins Zuchthaus. Die Täter gingen frei aus. Wer sind Sie? Leben Sie etwa unerkannt unter uns? Nur Indizien gab es. Hume aber schwieg. Er schweigt auch heute noch. Das Rätsel um einen der geheimnisvollsten Mordfälle der Nachkriegszeit ist ungelöst geblieben.